Hallo und herzlich willkommen zum Knackpunkt. Heute für manche Medien sogar mit Farbe und Bunt. Jedenfalls für die meisten. Und auch wieder heute mal mit dabei haben wir Marek, den Hardware-Henry. Ja. Ansgar, aka Krakel, ungefragt im Internet. Und dazu auch noch mit weniger Farbe Knackpunkt Gaming Sven, der ist natürlich gern Farben. Aber er ist trotzdem mein bunter Hund. Und mit mir Christian, dem Brot. Nein, hey, du heißt Brot. Nein, du heißt in Deutschland. Das Brot. Brotmother. Aber ich sehe ja schon, ihr seid fleißig am Trinken. Was gibt's denn bei euch? Na, fangt mal an. Ja. Ich lasse mich aus dem Süden verwöhnen mit meinem Southern Comfort. Oh. Einem schönen Likör mit Whisky. Lecker. Ich lasse mich verwöhnen von All-American schwarzem Gold, a.k.a. Corporation Limonade, dessen Name nicht erzählen darf, aber jeder Arsch hier kennt. Wir haben ja kein Kretsching, leider. Ja, ich mach's mir einfach. Ich zeig das Ding einfach. Oh mein Gott, zeig das mal. Wow, Name Drop. Moment, wartet. Ich muss ja Dauerton machen, damit ich bei Hangout, egal was jetzt kommt, halt dauerhaft da bin. So, ja, ich trinke Kornbacher. Pilz. Und ich werde jetzt mal meine Kameraeinstellung völlig ruinieren, indem ich erstmal der rote Würfel sagt, was ich trinken werde. Wartet, ich möchte mal wieder. Ja, okay, sag erstmal. Ich sage, es ist eine 3. Oh, schade. Ja, wir haben eine 6, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, wenn ich es mal gekriegt habe. Das heißt, wenn wir beim Regal gehen. Ach du Scheiße. Nummer 6 ist der Joker. Es ist nämlich 10,3 für Euro Punsch. Ich muss weiterwerfen. Das hört sich nach der ekelhaftesten Geschichte der Welt an. Ich habe das einmal probiert, das schmeckt nicht gut. Tut mir leid. Schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Ich sage, jetzt kommt eine 2. Achtung! 4! Ich war doch mal zu gut. König Pilsner für mich ist es heute dran. Klassisch. Also König Pilsner und eine Dose Fisch. Bier und Fisch aus der Dose. Am besten noch in Tomate. Tja. So. Ich warne übrigens schon mal vor. Wir haben es ja auch schon, bevor wir live gegangen sind, bemerkt, aber ich neige heute dazu, einfach mal spontan einzufrieren und ein extrem guter Bauchredner zu werden. Da weiß schon mal das Publikum Bescheid. Ansgar beeilt sich heute. Was denn schon wieder? Ich neige zu spontanen kryogenischen Effekten. Entschuldigung. Ich möchte nur noch mal auf meinen Untertitel hinweisen, aber das ist ihr jedem selbst überlassen. Ansgar denkt lustig, Junge. Ja. Oder können wir langsam anfangen? Ja. Wo wir bei kryogenisch sind und Leuten, die eigentlich schon längst tot sein sollten oder so. Mhm. Was ja mit Kryogenie kommt. Harrison Ford. Achso, ich dachte, du meintest Prince. Nein, Harrison Ford. Ganz ehrlich, können wir das Thema mal eben kurz ganz schnell durchpacken, weil ich glaube, das hatten wir schon mal. Ja. So dieses so Promi-Tode geht euch doch eigentlich auch so ziemlich am Arsch vorbei, oder? Na, geh also, Prince jetzt Rain, ja, weil ich die nicht gehört Song. Habe. Was? Cooler Song, was? Also Purple Rain ist ein toller Song. Ja, also jetzt unabhängig von den jeweiligen Schaffungswerten. So die Person selber ist euch doch eigentlich ziemlich egal, oder? Ja. Es beruht aber immer auf Gegenseitigkeit, weil Prince ist, also wir sind Prince auch sowas von scheißegal. Wahrscheinlich. Aber nicht nur aktuell, sondern das war wahrscheinlich auch zu Lebzeiten. Ja, jedenfalls, wenn das hier online geht, ist das sowieso schon eine Woche alt, das Thema. Da redet keine Sau mehr drüber. Hör auf zu lügen, wir haben Freitag, das geht nächste Woche online. Ja, sag ich doch. Nächste Woche irgendwann. Dann ist das Thema eine Woche alt. Ja, unsere Zuschauer und Zuhörer werden... apropos, ich möchte nur noch mal sagen, wartet, wo ist die Kamera? Da. Leute, die im Podcast, ja, ihr seid mir... warte, wie geht das mit Herz und so? Hier, Spaß, die Herz. Ja, hier, warte, so. Das war eine äußerst realistische Darstellung einer menschlichen... Seid mir so viel lieber. Ich möchte euch nochmal danken. Auch an all diese 6 Leute, die uns schon mittlerweile bei Knackpunkt Gaming abonniert haben. Danke. Du hast schon 6, Gott, fuck. Ich hab Christian schon überholt, ey. Das ist super. Da muss ich doch was backen. Läuft dann Channel Contest irgendwie? Dass dir sagt, wenn du bis zum 23. nicht 10 Fans mehr hast, dann musst du 10 Juden trinken oder so. Ansgar. Hm? Beleidigt mal wieder die Kipperträger. Ja, du Antisemit, du. Hä, was? Ja, du hast doch gesagt, hast du 10 mehr Judenfans. Das hab ich nicht. Ich hab gesagt, wenn du bis zum 23. nicht mindestens 10 Fans mehr hast. 10 das hast User und das kam nicht als User an, tut mir leid. Super, zwingt mich doch das Ganze hier. Ja, mein Gott, ich entschuldige mich bei dem ganzen Internet, weil es dich über irgendeine Lappalie aufgeregt hat und alle buttered sind. Hey, Satire darf alles und mein Bild ist eingefroren. Ha! Oh, und auf den Punkt gebracht, glaube ich. Wieso, Moment, was ist der schon wieder für ein Dreck? Du hättest wenigstens die Mühe geben können, Ansgar Semit schreiben oder irgendwie sowas. Vogel, ja, lach ruhig in dein Mikro ein Stück. Aber lass uns abschweifen, auch wenn ich sagen muss, ich habe extra die Farbe Lila heute gewählt. So, aber... Wie hübsch. Das ist pink bei meiner Farbeinstellung. Das ist pink in meiner Farbeinstellung. Ja, und du bist orange in meiner Farbeinstellung. Heißt das, du bist für Trump? Nein, das liegt daran, dass ich oranges Licht habe bei einer orangenen Wand. Das ist creepy. Ich mag halt orange. Nee, ist das nicht. Das ist einfach nur creepy. Warte, hast du auch Montage? Mhm. Habe sie und ich hasse sie, ja. Magst du Lasagne? Was? Magst du Lasagne? Das ist eine Fangfrage. Wenn es jetzt um Garfield geht, dann mag ich Garfield Comics, ja, also mag ich auch Lasagne. Aber die Sache ist, ob du Garfield bist. Ein Freitag. Was bin ich? Ob du Garfield bist. Nein. Aber ich mag Lasagne, ja. So, aber ich war ja bei Harrison Ford und bei Leuten, die vielleicht schon totgesagt waren. Hey, wisst ihr, wovon denn jetzt demnächst ein Harrison Ford Film, ein Remake kommen soll? Indiana Jones. Oder nee, eine Fortsetzung, sorry. Nein, nicht Indiana Jones, das hatten wir ja schon beredet. Indiana Jones. Ein weiterer Film. Indiana Bones. Indiana Bones 3, die Rückkehr des Kreiselfickers. Warte. Wo war Harrison Ford? Warte mal. Das Video ist auch ab 18 getaggt auf YouTube, oder? Nach dem Jugendkram werde ich es wohl müssen. Okay, sehr gut. Also, nee, ich habe keine Ahnung. Marek, du warst... Crack.Gaming Gaming ist ein Stück. Nee, eine Fortsetzung. Welche guten Filme von früher kennen wir, den Harrison Ford die Hauptrolle hatte? Also das ist ein Film, den hat... Warte, das ist Star Wars? Ist das jetzt so easy einfach Star Wars? Er kommt doch wieder? Nein. Also ich weiß es nicht, aber das ist es nicht, das Gerücht. Schade. Ja, hau raus. Blade Runner. Okay. Ja. Ja. Passiert, ne? Ja, aber das Dümmste ist ja, in Blade Runner ist er ja eigentlich auch... Spoiler für Blade Runner. Warte, Hashtag Spoiler. Er ist ja auch ein Cyber. Und dass er dann jetzt plötzlich ein arg gealterter ist. Was so voll Sinn macht mit synthetischer Haut und mechanischen Teilen und so. Warum wurde ich programmiert, um zu altern? Es gibt nur einen einzigen... Program to feel old? Es gibt nur einen einzigen Roboterfilm, in dem es gut dargestellt wurde, wie ein Roboter altert. Das ist der 200-Jahre-Mann mit Robin Williams. Ja, auch schon. Du hast Terminator Genesis nicht gesehen. Wollen wir nicht einen Knackpunkt-Spezial machen, wo wir nur über tote Künstler reden, die uns sehr am Herzen lagen? Oh nee, das ist so traurig. Und mir so egal. Peter Lustig ist gestorben. Echt? Alter, du warst dabei. Oh mein Gott! Ansgar hat Peter Lustig ermordet. Nein, das war kein Geständnis, wenn das von Peter kommt. Ansgar, die Schlinge zieht sich zu. Langsam würde ich gestehen. So. Ich gestehe, das kann ein Stück. Lass uns doch mal zu tragreicheren Themen kommen. Okay. Ja, bitte. Oh, Pornos. Ja, immer. Ich hatte letztens ein sehr, sehr, sehr interessantes Video gesehen, weil ich mich ja immer gerne bei diesen ganzen Wissenschafts- und so sonstigen Krams, was man eigentlich nicht wissen muss, immer rumtummel. Und habt ihr schon mal etwas vom Eigenbrauer-Syndrom gehört? Du meinst, wenn man Bier selber braut und danach blind wird? Eisensauer? Eisenhauer? Nein, das ist es nicht. Eigenbrauer-Syndrom? Ja. Was stellt ihr euch darunter vor? Dein eigenes Bier schmeckt dir immer am besten. Ja, richtig. Dein eigenes Spiel ist immer das Beste. Nein. Warte mal. Wir haben keine Ahnung, ehrlich gesagt. Eigenbrauer-Syndrom? Nee, keine Ahnung. Dass immer 15% deiner Körperflüssigkeiten in deinem Gebrauten landen. Nein. Ja, wobei. Das ist es Gott sei Dank auch nicht. Sagen wir es mal so, Bier und Brot sind ja nicht weit voneinander entfernt. Mhm. Das ist mal ein Tipp. Ich habe Brotbier gebacken. Bierbrot, meine ich. Wenn du Brot zu dir nimmst, vor allem halt Hefe, was da im Brot drin ist, zu dir nimmst, und du rein zufällig vorher zum Beispiel irgendwie ganz viele Antibiotika genommen hast oder irgendwelche anderen Medikamente, die dafür gesorgt haben, dass die Mikrobiologie deines Darmes voll durch den Arsch ist, dann schaffen es diese Hefekulturen, sich in deinem Darm zu vermehren. Und was machen die Hefekulturen dann da? Naja, weil sie fakultative Anaerobier sind oder nicht recht viel, wahrscheinlich nicht viel Luft in deinem Darm ist, machen sie ein anderes Nebenprodukt, nämlich Alkohol. Hui. Ja. Ich wollte erst Bierschiss sagen, aber ich habe gedacht, lass Christian lieber ausreden. Nee, die Sache ist ja da, also sie produzieren direkt Ethanol in deinem Körper. Wenn du irgendwie ordentlich Brot isst und dann die Gärung einsetzt, dann wirst du vom Brotessen besoffen. Wie lange hält das? Für immer. Weil ich nehme an, dass langsam ja dann, sobald die Antibiotika abklingen, der körpereigene Haushalt wieder eingestellt wird. Die Sache ist diese Hefebakterien haben sich ja festgesetzt. Du musst schon ein bisschen mit Gegenmedizin aushelfen, um diese Viecher wieder loszuwerden. Mhm. Vor allem, wenn du regelmäßig Brot isst. Oder andere Sachen, die gären können. Warum erzählst du den Menschen sowas? Warum tust du das? Das ist wie ein Autounfall, weißt du, irgendwann so googeln die jetzt wahrscheinlich danach. Das ist, um Kinder abzuschrecken. Kinder, wenn ihr das macht, dann explodiert ihr. Von wegen. Weißt du, was du gerade gemacht hast? Du hast Kinder dazu gebracht, das zu tun. Weil ich weiß. Fucking Kinder stopfen sich Tampons mit Alkohol in den Arsch, weil die dann schneller besoffen werden. Was? Ja. Der Fachmann spricht. Ah, schön. Ja, weil das durch den Darm schneller ins Blut kommt. Ich sag's dir, das passiert. Und dann sagst du ihm, ja, du kannst auch vom Brot essen high werden und so. Nee, das Problem ist jetzt aber, du hast gesagt, Kinder machen, ... Ich habe gesagt, Kinder, wenn ihr das macht, ... Bei mir gibt es immer noch die Möglichkeit, dass sie es nicht tun. Bei dir setzt das voraus, dass sie es tun. Du bist schuld. Einer von euch ist realistisch, der andere nicht. Ja, ich möchte mal fragen, wer. Wie auch immer. Ich fand das zumindest sehr, sehr kurios, dass es sowas tatsächlich gibt. Ein Eigenbrauer-Syndrom oder auch Gut-Fermentation-Syndrom genannt. Also ich muss dir sagen... Hättest du das direkt so genannt, dann hätten wir es ja... Deswegen habe ich es ja auch nicht so genannt. Ich habe es auf dem deutschen Namen genannt. Du Schlinge. Kudos für dich, dass du ein Thema mit Alkohol und Darm aus Produkten gewählt hast. Mir ist so warm im Darm. Hey, apropos, ich habe letztens ein Gerücht gelesen, dass die Ärzte übrigens demnächst wieder auf Tour gehen sollen. Oh yeah. Wie teuer wird denn dann eine Karte? Scheiße teuer oder nicht? Oh, teuer. Wirklich, wahrscheinlich ein Stehplatz in der letzten Reihe, 70 Euro aufwärts. Out. Aber langsam ist da leider die traurige Frage, das könnte mal enden bei denen. Das Problem ist, für 70 Euro kannst du entweder einmal auf ein Ärztekonzert oder du kannst dir ein richtig tolles Game inklusive Day-One-DLC kaufen, wovon du ja ein bisschen länger was hast als einen Abend. Okay, warte, ich mach schon mal die Kasse auf. Katsching! Wow, du hast für mich gerade das Ärztekonzert um einiges schmackhafter gemacht. Ach Leute, komm, wir wissen alle, das ist der neue Standard. Nee, aber lieber das komplette Spiel ist nicht das Spiel, sondern das Spiel plus das Tag 1 DLC. Das ist der neue Standard. Das wissen wir alle. Ich warte lieber ein Jahr und hab das für 10 Euro. Ja, natürlich. Butcher, boom. Machen wir doch alle. Ich dachte, für die Aber wie ihr mich ja letztes Mal schon als filthy casual bezeichnet habt, darum dachte ich, gebe ich euch noch ein bisschen mehr Futter. Ich weiß, ich mache das nur für euch. Nur für euch bin ich los. Danke. Ja, mache ich mit aus Herzen. Mit Freude. Für Sven nicht. Sven wird gefaltet, sobald ich ihn das nächste Mal sehe. Du weißt doch ganz genau, dass du verlieren wirst. Ich meine, guck dir das hier an. Ooh, yeah, it's supposed to get real. But we snap into a Slim Jim Kim Jong-il. I don't like to hit little bitches with glasses, but when midgets zip up, I stomp midget asses. So, ich kapier nicht, dass er gerade von Künstlern geht, die wir im Pay-Per-View ausstrahlen werden. Ich habe da etwas Witziges, weil ich bin ja ein bisschen der häufiger erwähnt hat, so Trump und Cruz und so. Warte. Ich mach das mal kurz offiziell. Oh. Okay, weiter. Nein, ist okay, mach weiter. Es ist nur so ein kleines Intermezzo, weil es scheiße witzig ist. Jedenfalls nach meiner Ansicht. Kennt ihr Ted Cruz? Habt ihr ein bisschen was von dem mitbekommen? Mhm. Soll ein sehr unerträglicher Typ sein. Mhm. Yep. Aber jetzt letztens vor einer Rede, die es gab, also bevor er sich in New York runtergeredet hat, gab es etwas anderes in einer anderen Fernsehsendung, was alles irgendwie um einiges amüsanter macht. Ich muss mal kurz gucken, ob ich mit Bildschirmfreigabe das für euch kriege. Mach dich kaputt. Was auch immer du sagst. Und er ist weg. Jetzt geht's weg. Seht ihr jetzt was? Ja. Ja. Sieht das nicht aus wie irgendwie seine uneheliche Schwester oder sein weiblicher Klon? Das stimmt allerdings. Das ist echt ziemlich creepy. Ja, scheinbar wurde seine uneheliche Schwester oder sonst was gefunden. Oder seine Tochter aus der Zukunft. Die Five Man Tested. Will I find my daughter's father today? Also dein Onkel wurde, deiner Tochter, ihr Onkel wurde, glaube ich, gefunden. Hm. Also, oh, die... Okay. Ich meine, arme Frau, dieses Gesicht zu kriegen und besonders in diesen Tagen, wo Cruz Ich habe den Text noch nicht gelesen und da dachte ich schon so, sie sieht genauso aus wie Ted Cruz, wenn er sich als Frau verkleiden würde. Oh, da fällt mir ein, apropos als Frau verkleiden. Ich hatte letztens auf Twitter ein Foto von Sir Patrick Stewart gesehen, der sich anscheinend auf irgendeine neue Rolle vorbereitet und er wurde dazu zu einer Frau umgeschminkt. Hast du mal Captain Picard als Frau gesehen? Das ist krass. Und das, vor allem, das ist immer noch gut geschminkt. Die Sache ist ja auch dieses, er hat schon mal eine Glatze, das heißt, mit Perücken hat er nicht so das Problem. Ja, also klar, mit einer Perücke macht es sich einfach. Aber das war ziemlich beeindruckend, wie gut das halt, also wie echt heißt er nochmal? Patrick Stewart, ne? Sir Patrick Stewart. Patrick Stewart. Sonst google ihn einfach als der Typ, der aussieht wie Captain Picard. Der Typ, der Picard ist. Boah, ich hatte früher einen Lehrer in der Schule, der sah genauso aus wie Sir Patrick, nur halt noch schwuler. This is Patrick. Sir Patrick. Oh shit, ich hab hier ein Yahoo-Foto, glaube ich, davon, oder? Warte mal. Nee, du hast Sir Patrick. Also das hatte ich bei Twitter gesehen. Warte mal, wo schicke ich denn jetzt hier Nachrichten an der Chat? So. Oder du kannst halt Bildschirmübertragung, dass man im Browser das sofort sieht. Nope. Das ist das, ja, das ist genau das. Wie eine richtig alte Diva sieht er aus. Oh shit, das sieht, wow, okay. Das sieht sogar recht gut aus. Das ist die Sache, alte Leute und Babys, die nähern sich wieder an. Das, du meinst also faltig und schlapp? Nein, also das... Oder ist das ein anderer Schauspieler mit einer $600 teuren Sir Patrick Stewart-Maske, die dann umgeschminkt wurde zur alten Frau? Na, unwahrscheinlich. Du willst auch nur Geld rausschmeißen, aber ich probiere jetzt den Star Wars Punch. Ah, und das, nachdem ich von einem Star Trek-Schauspieler rede. Ja, wir müssen ja thematisch gleich bleiben. All hail Disney! Oh, mir ist ganz schlecht. Boah. Muss ich unbedingt wirklich Adi rausholen? Okay, gut, du wolltest es nicht anders. So, Knack und also. Gaming mag Donald Trump nicht. Warum zur Hölle lese ich das immer vor? Das Zeug hier... Warte, habe ich noch was? Das Zeug riecht wie einfach bloß Vitamintabletten in Wasser aufgelöst. Lebt in der Vergangenheit. Vitamintabletten, natürlich. Hitler war ein toller Künstler. Also ich würde sagen, es schmeckt nicht so schlecht, Ansgar. Ich weiß nicht, was du hast. Ich weiß nicht. Warte hier, Bierbeauftragter 2016. Es schmeckt wahrscheinlich nur nicht so gut, wenn man weiß, wie teuer diese Dinger waren. Und mittlerweile liegen sie bei uns in den Einkaufszentren zum Schleuderpreis und der ist immer noch zu hoch, finde ich. Ja, ist der Grund, warum das hier ist. Was war das? 3,90 Euro der Literpreis oder 4 Euro? Ja, irgendwie so. Also immer noch über 3 Euro und, ja. Das, als, und das herabgesetzt. Es schmeckt wie Pink, würde ich sagen. Mm. Die Musikerin? Nice. Nein, die Farbe leider. Oh. Woher weißt du, wie Pink schmeckt? Hast du mal pinke Wandfarbe probiert? Ja. So nicht. Schmeckt, sie schmeckt rauchig. Nee, bei mir ist es eher wie das schöne alte Tentacle Pink aus der Farbdose, wo, naja, wo wir bei Hefe und so sind. Was Tentacle passiert denn, wenn Leute Pink? Einen Pinsel ablecken, damit in die Farbe und wieder ablecken in die Farbe und dann die Farbe 10 Jahre lang zulassen? Krebs. Nö, Alkohol bildet sich auch, schöner Geruch. Krebs in seiner pursten Form. Nämlich Krebs. Immer so pessimistisch. Aber wenigstens ist es nur Krebs und nicht Superkrebs. Also es bilden sich Krustentiere in, von der Farbe. Oh, da machst du nach 10 Jahren die Farbdose auf und wirst du überhäuft von einem Haufen Schalentiere, die versuchen dich zu zwicken. Ja, Crab Battle. Ja. In seiner härtesten Form. Hashtag Superkrebs. Wäre das nicht nur, wenn du so diese Meermenschen aus dem Comicbuchheften dort reingepackt hast? Unite the Seamen. Unite the Seamen. Ich finde das immer noch krass, dass das nicht irgendwie größer geworden ist oder so. Weil ja, aber es ist ja nicht gut darin, jeder Content zu erstellen. Jeder gibt einen Fuck auf Aquaman, deswegen. Ja, deshalb, Unite the Seamen ist doch also, toll. Oh, du kommst in, nein, kommst in den nächsten Justice League Film vor, so. Ja, oder das wird automatisch erkannt. Oder du bekommst deinen eigenen Standalone-Film, so. Standalone-Aquaman, United Seamen. Hörst du bitte auf, dieses komische Ding ins Gesicht zu reiben? Davon kriegt man super Krebs. Hashtag super Krebs. Aber apropos Dinge, die die Welt nicht braucht. Oh, oh, oh, das klingt gefährlich. Jetzt wird's witzig. Ja. Wir sind mal wieder bei Amerika. Und man hat vielleicht die Situation von den Waffenliebhabern und Enthusiasten und so weiter mitbekommen, ne? Und es ist ja immer eine Kontroverse und immer ein Problem. Und sie hören nicht auf, sich zu zoffen, wer denn nun recht hat. Aber jetzt ist etwas ziemlich Riskantes eigentlich passiert. In North Carolina hat eine Highschool eine Indoor-Shooting-Range eröffnet. Sind die irgendwie dumm oder so? Ja. Das ist ein Amerikaner. Also es ergibt, wenn man sich bedenkt, weil das die ja auch in Schulen Fahren beibringen. Etwas anderes, was ziemlich gefährlich ist und wo man Lizenzen für erwerben muss. Warte. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du jetzt Schusswaffengebrauch mit Autofahren gleichsetzen möchtest? Nur so für den Start direkt. Werden nicht pro Jahr mehr Leute umgebracht? Komm jetzt nicht mit Bullshit-Statistiken. So. Möchtest du Autofahren mit Waffengebrauch gleichsetzen? Ich frage nur. Nein, aber das ist eine Gleichskante. Nee, okay, dann hat sich das Thema für mich erledigt. Alles gut, aber ich wollte nur mal nachgefragt. Ja, Waffengebrauch zum Jagen. Nee, ich rede vom Waffengebrauch. Nein, du machst ja den Schein fürs Jagen. Weil für was anderes hättest du ja einen Job dafür und würdest dadurch das kriegen. Also machst du fürs Jagen das. Und bei Jagdunfällen hast du wahrscheinlich weniger als Fahrunfälle. Gut, bringt mich nochmal zu meiner Kernfrage zurück. Möchtest du Autofahren mit Waffengebrauch gleichsetzen? Wir reden immer noch von Amerika. Das hat nichts mit deutscher Gesetzeslage zu tun. Darum geht es mir auch nicht. So, möchtest du Autofahren mit Waffengebrauch gleichsetzen? Ja, weiß er. Punkt. Mach weiter. Nein, möchte er? Gut, dann bist du okay. Bevor man sich ja komplett die Mäuler zerreißt, es heißt, dass sie nur mit sogenannten Daisy Pump Air Rifles dort schießen üben. Also ich weiß nicht genau, was es sind, aber es ist zumindest eine Luftgewehre. Und wahrscheinlich sie müssen, ähnlich so wie Paintball-Waffen oder so. Und sie müssen ein rigoroses Training durchgehen, bevor sie überhaupt an den an den Schießplätzen teilnehmen können. Marksmanship Safety Test und halt da müssen sie 100% hinlegen, damit, bevor sie dann zugelassen werden. 100%? Wow. 100% hört sich echt ein bisschen krass an. Naja, auf einem Marksmanship-Safety-Test, ich weiß ja nicht, wie kompliziert der ist, Naja, ich denke mal schon so. Dieses typische COD-Intro, so, wow, okay, da hast du irgendwelche Holzziele oder so und treff die. Nee, ich denke mal, es geht eher darum, wie du, ob das du eine Waffe vernünftig sichern und halt und so weiter und die ganzen Regeln, die du beachten musst. Ich meine, wir reden hier vom Schusswaffengebrauch. Da darfst du keine Toleranzwerte einführen. Das muss ja exakt sein. Aber wenn man das schafft, aber wenn man das schafft, dann ist man auf diese Schießplätze zugelassen und kann halt dort mit Airguns trainieren. Okay. Wegen 100 Treffsicherheit, scheiß Triathlon-Trainer oder so, ja, die beim Schießen das da mit drin haben, schaffen nicht 100%. Und die machen das ja wohl den ganzen Tag und so. Was erwarten sie von amerikanischen Schülern? Das ist nicht Schuss 100% Treffsicherheit, die sie erreichen müssen, sondern das ist ein Safety-Test, bei dem sie 100% erreichen müssen. Ja, ja. Also, 100% richtig laden, richtig entsichern. Richtig schießen. Und 100% Munition reinstecken. Richtig sagen können, was eine Waffe ist. Hast du es getötet? Ja. Okay, safe. Du kannst bei diesem Safety-Test, wie bei unseren Klausuren früher, immer diese Extraleistung machen, um dann über 100% zu erreichen. Das ist so dumm. Das ist einfach nur so dumm. Diese Extra-Aufgabe, eine Extra-Aufgabe, die dir einen einzigen Extra-Punkt bringt, ist, lade unendlich Munition. Lade für eine Stunde Munition. Ansgar, du kannst so oft laden, wie du willst. Christian, kannst du bitte das Ding wegnehmen, dass du keine... Du hast da keine das Genehmigung kannst du mir nicht für. Wegnehmen, es ist das amerikanische Recht. Gut, dass du in Deutschland sitzt. Ja. Nicht auf das unser weißt du Publikum. Gar nicht. Du zählst auf unser Publikum. Hör auf damit. Und du hast immer noch das Brut unten stehen. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Und du hast immer noch... Brut, du. Sven, ich glaube, das ist Absicht. Nein, das glaube ich nicht. Hashtag Superkrebs. So. Hey, Superkrebs, wollen wir zum nächsten fröhlichen Thema kommen? Ich bin heute sehr fröhlich auf der Tour. Oh, Alter, ist das schon wieder Krebs? Jesus, ja, wir wissen Krebs. Du warst jetzt schon wieder tot. Du warst jetzt schon wieder gestorben. Was? Ja, ein Guinness-Buch-Rekordhalter ist leider verstorben. Oh, welcher? Das interessiert mich jetzt sogar mal ausnahmsweise. Uninteressanter nicht sein! Doch. Na doch, mich interessiert das Hund der Welt. Wer? Der älteste Hund der Welt. Wie alt war er? 30. Oh. Ey, not bad. Das ist ey, 30 für einen Hund? Was für eine Rasse war das? Weiß ich nicht. Ist doch egal. Das ist ein deutscher Schäferhund gewesen. Was anderes wäre völlig lächerlich. Naja, größere Hunde werden typischerweise nicht so alt, weil sie dann eher halt diese ganzen Alterskrankheiten kriegen wegen Knochen und so. Diese Milchmädchenkrankheiten. So wie, ja, ich habe Knochen und die werden spröde. Ja. Und meine Leber unterschätzt das nicht, Sven, auch du hast Knochen. Leute, mein Name ist zu spät. Es ist schon zu spät. Gestürzt von einem System aus Gel gefüllten Blasen. Wir haben sowieso alle verloren. Es ist schon ein Skelett in uns drin. Nekromantie lebt. Nekromantie, it's live. Christian, man hört dich, glaube ich, nicht, oder? Doch, man hört dich. Doch, es kommt. Product Placement. Was für eine Rasse ist ein Kelpie? Ein Frosch. Ein Kelpie? Wüsste ich jetzt nicht. So eine Pferderasse gewesen, was irgendwie ein Pony? Oh, der sieht traurig aus. Australian Kelpie, ja, das ist... Nee, der Hund. Der Tote? Warum guckst du dir tote Hunde? Ich will das nicht sehen. Oh. Doch, ich will es sehen. Herrchen. Oh. Ist das Stanley? Oh, das wollte ich gerade sagen. Ein verdammtes Superstück. Oh. Warte. Ist Stanley ein Stück. Hashtag Superstück. Aber ich hier nochmal zu sehen. Oh, der Hund ist alt und tot. Pech. Alt und tot. Sind beide gestorben? Er sieht aber gar nicht so nach einem kleinen Hund aus. Und das 30 Jahre. Kannst du mal bitte auf die Obama-Story da unten rechts gehen? Nein! Danke, Obama. Das ist Saudi Arabia Obama Snap. A positive sign. Ja. Aber, dude, auf Neuigkeitenseiten klicke ich doch nicht weiter. Das ist garantiert bloß eh eine Werbung mit irgendwie plus 30 Listen oder sonst ein Scheiß. Ach, natürlich. Drei oder vier Sonderfolgen, die sich nur über hier gesponserte Beiträge und Weiterleitungen von Nachrichtenseiten aus behandelten, wo du die ganze Zeit im Internet abgelenkt warst, wenn du irgendeine Scheiße geklickt hast. Hm. Apropos Scheiße, hat jemand noch ein Thema? Alter. Ich dachte, jetzt kommt sonst was, weißt du, hat jemand noch Themen so? Warte mal. Ich guck mal was aus der aus der Nachrichtenspalte von GMXD, glaube ich. Die haben ja auch immer irgendwie Nachrichten produziert. Wow. Ich liebe es wirklich. So, wenn Promis, also um das Thema nochmal kurz aufzugreifen, wenn Promis sterben, weil ich gucke gerade bei einer. Nee, ohne Scheiß jetzt gerade. Es ist jetzt so dieses. Jetzt so die ultimativen Top-Facts über Prince, so, und dann steht hier so dieses, er mochte was? Was? Er mochte Spaghetti oder was? Nee, er mochte Spaghetti mit Saft. Was für ein Saft? Das könnte erklären, warum er vielleicht gestorben ist. Was Traubensaft, weil es Purple ist. Wahrscheinlich. Ich möchte diesem Artikel einfach mal gerade keinen Klick geben, aber ich habe einfach mal nur den Titel vorgelesen. Hm. Oh, wäre das schlecht, wenn der lila Spaghetti gemacht hat, bloß dafür. Purple Penne. Purple. Boah. Nee, aber ansonsten, ohne Scheiß, ich habe heute, die Woche ist echt nichts passiert. Und ich möchte ehrlich gesagt auch nicht wirklich das Thema Böhmermann wieder aufleben lassen. Weil das ist durch, das hatten wir schon. Kein Thema zweimal eigentlich. Nee, weil das wurde echt, also selbst wenn es neue Entwicklungen gäbe, es wurde schon mehr als genug durchgekaut. Das möchte ich nur nochmal damit sagen. Wir haben ja auch gar keinen Bildungsauftrag. Wir sitzen zusammen und reden Bullshit. Wir haben keinen Bildungsauftrag. Ich habe ansonsten noch Sachen. Okay, dann möchte ich mal kurz einen Zwischenaufruf starten. Falls wir einen Sponsor da draußen haben. Hallo, mein Name ist Sven. Willkommen auf unserem Channel. Wir müssen ja sowieso noch einen Channel-Trailer machen, deswegen ist das ja egal. Morgen, okay. Ja, klar, wir machen morgen einen, klar, natürlich, sofort. Oder auch nicht. Oh, guck ja, das. Oh, was ist das? Nein. Wolltet ihr nicht backen zu zweit? Nein. Also ich wüsste nicht das. Ich wollte, aber Sven war aus Zucker und wollte nicht morgen im Regen vorbeikommen. Morgen ist Bullshit, morgen ist 9 Grad, Hagel und Sturm und keine Ahnung was. Hey Sven, morgen kommst du vorbei? Ja, ich wollte ein bisschen backen. Ich glaube, du musst die Kamera halten. Hey, komm, du kommst vorbei, ich fahre dich zurück, alles okay. Du musst nichts durchregen. Ja, alles cool. Moment. Sven hat doch jetzt einen Greenscreen. Warum filmt er sich nicht einfach, wie er irgendwas backt und Christian, du backst was und dann schneidet er nach ein Video draus und dann seht ihr so toll aus zu zweit. Ich glaube, seine Arbeit. Oder zu viel Arbeit. Ist mir auch egal, mach doch was. Hier zu viel unnötige Arbeit, Ansgar. Du bist raus. Anruf, beenden, mit. Ja, okay, Sven, ich brauche von dir vom Greenscreen eine Szene, wie du mit einer Spritztee in Muffins rein. In virtuelle Muffins. Nein, du musst leider dir wenigstens einen von McDonald's kaufen oder so. Reinspritzen. Und dann reinspritzen. Du kannst auch die McDonald's-Gurte fragen. Ich möchte gerne filmen, wie sie mir den Muffin verkaufen. Können Sie bitte total nervös reinblicken? Ja, perfekt. Genau so brauche ich das. Und dann sagst du auch, dass das Ganze auch im Internet landet. Zu Hause einzuranken. Hashtag mir tut es leid, bitte. Mir tut es leid 2016. Wo du gerade aber noch die Sponsoren erwähnt hattest, wir haben ja immer noch diese hannoversche Lesbengruppe, bei der wir immer noch verlinkt sind. Die wir übrigens hier nochmal grüßen möchten. Ja. Ja. Vielen Dank, dass ihr euch absolut nicht um eure Seite kümmert. Finde ich super. Hey, wir kümmern uns auch nicht um unsere, also. Was? Aber bevor ich es vergesse, knackpunkt.net. Neueste Informationen, neueste Gameplays, neueste Podcasts. Schaltet ein. Wir haben, glaube ich, immer noch nicht unsere Kumpel-Channel wie der Krake. Richtig. Oder so. Aber am 21. Ich habe schon Bannertausch vorgeschlagen, ihr gebt mir ja keinen. Am 21. April ist der Experten-Talk zum Thema In Ihren Augen, eine Filmreview, erschienen. Herrlich. Ich habe selten so gut gelacht. Ich glaube, besser hatten wir es nur mit Funny und Alexander. Nein. Der hieß nur so, der war nicht funny. Der war frisch. Ach, lass mir doch den kleinen Spaß wenigstens. Ach, das wäre so toll, wenn einer fehlgeleitet wäre und dachte, ja, der Film ist funny, weil er ist ja funny, also muss ich ja irgendwo. Bildungselite Deutschland. Wow, ich finde das voll gut, wie Ansgar so viel Geräusche mit seiner Armwelle produziert, dass er wirklich dann bei Hangouts irgendwie angezeigt wird. Oh, Entschuldigung, ich dachte das nicht, dass das ankommt. Obwohl, ich hab vergessen, dass mein Mikro ja teilweise auch die Gespräche aus anderen Bereichen dieses Gebäudes aufzeichnet, wo Leute irgendwie durchs Treppenhaus gehen oder so. Das ist das Geilste überhaupt. Man kann über Ansgars Mikro kann man irgendwelche Leute irgendwie im Erdgeschoss oder so hören, wie sie irgendwie reden. Und zwar eins zu eins genau das, was sie sagen, als ob man irgendwie nur einen Raum weiterstehen würde. Ja, aber sind die an einem Punkt, der könnte entfernter nicht sein aktuell. Hm. Vielleicht solltest du nicht Richtmikrofone verwenden für dein Headset. Genau, das könnte helfen. Und jetzt kommt raus, Ansgar ist eigentlich eine Person mit einem kaputten Kehlkopf. Warte mal, und warte, muss so ein Headset benutzen. Bevor irgendwas ist, Christian, magst du mal bitte kurz auf dein Handy gucken? Ich weiß, das hat nichts mit dem Podcast zu tun, aber magst du bitte kurz auf dein Handy gucken und einfach mal, was gerade geschrieben wurde? Ja, wie denn? Das ist die scheiß Kamera, du Horst. Ach so, ja, okay, weiß ich doch nicht. Ach. Guck mal in dein Handy, bitte. Na, ja, ich gucke in mein Handy. Ich sehe nichts. Wir haben noch kein Hub. Das, kein Hub, das funktioniert so nicht. Wir kommen hier auf Hub. Fuck. Okay, gut. Ja. Ich hau mal wieder ein richtiges Thema. Nächstes Thema. Ja, du bist ein Themen vorbereitet hat heute. Ja, Sven, hau raus. Nein, ist schon okay. Mach ruhig. Na gut. Ich bin ja nur der Bierbeauftragte 2016, mir ist das egal. So. Wollt ihr das gute oder schlechte Thema hören? Das Schlechte. Wow, okay. Super. Danke sehr. Schon bestimmt. So, stellt euch vor, ihr habt ein richtig, richtig tolles Produkt. Mhm. Und das verscherbelt ihr gerade bei Amazon. Und okay. das ist seit 10 Jahren ein Topseller. Es gibt kein anderes gutes Produkt in der Kategorie. Ihr habt 5-Sterne-Ratings und zig Customer-Reviews und seid allgemein richtig zufrieden mit dem Produkt. Das ist die Galone-Gleitfilm. Nein. Vor allem Galone. Noch nicht mal die Tube. Ach, egal. Ja, so, gibt es. Und jetzt kommt der Knüller. Jetzt kommt Amazon daher und bietet dasselbe Produkt als Nachbau an zu einem Bruchteil des Preises. Bullshit, würde ich verklagen. Aber sie haben keine Patente gebrochen, wenn sie können. Dann sind diejenigen, die kein Patent angemeldet haben, Idioten. Irgendwas in die Richtung hatte ich gelesen. Um was für ein Produkt ging das nochmal? Es ist ein Laptop-Tisch oder das Laptop-Stand. Dann sind diejenigen, die kein Patent angemeldet haben, einfach nur Idioten. Es ist ein Patent angemeldet, aber der Nachbau ist ausreichend verändert genug, dass er nicht als Kopie oder als halt so... Ja. Dann würde ich sagen, Chapeau, Amazon. Da muss man jetzt gucken, wie viel Marktanteile sie klauen. Ja, das Ding verkauft sich jetzt nicht mehr, weil das für einen Bruchteil des Preises angeboten wird. Das eine kostet $43 und das von Amazon $20. Das nennt sich Marktwirtschaft. Da würde ich einfach mal für diejenigen sagen, die es nicht für den Bruchteil anbieten können, Pech gehabt. Wirklich leider Pech gehabt. Nee, wie lange war das jetzt? Weiß das auch nochmal zu Verkauf? Schon seit über 10 Jahren. Okay, 10 Jahre und keine Weiterentwicklung, was scheinbar Amazon ganz schnell gemacht hat. Richtig. Das Besondere ist, dass Amazon das aktuell seit den letzten Jahren groß angefangen hat zu machen. Amazon hat ja seine eigene Produktmarke, genannt Amazon Basics, und die verkaufen ja zig verschiedene Sachen. Batterien, DVDs, HDMI-Kabel etc. Amazon Basics ist die Marke. Und das läuft nach dem Motto, dass sie sich selber auf ihrer eigenen Verkaufsplattform, wo sie ja die Rechte haben, alle Marktinformationen zu analysieren, einfach mal durchgucken, was verkauft sich jetzt gerade wie warme Semmeln. Oh, das hier, ja. Können wir davon eine Kopie machen, ohne dass wir irgendwelche Patente und Probleme machen? Okay, geht. Ja, kein Problem. Verkaufen wir für, weil wir ja so ein großer Hersteller sind, für einen Bruchteil des Preises, wir können es ja leichter produzieren, bitteschön. Amazon verdient sich jetzt eine goldene Nase und der eigentliche, sag ich mal, vorherige Typ, der sich gefreut hat, dass er ein tolles Produkt hat, guckt jetzt in die Röhre. Bleib ich leider wirklich bei meiner Meinung. Es ist so dieses, egal wie arschig das ist von Amazon selber oder wie arschig man das sehen kann, das ist einfach der Lauf der Marktwirtschaft, und da muss ich leider wirklich sagen, dann haben diejenigen, die das halt jahrelang, sag ich mal, gemolken haben wie eine überreife Kuh, haben halt einfach Pech gehabt. Ist wirklich leider so. So, wenn Patentrechte nicht verletzt wurden, wenn es für einen Bruchteil des Preises angeboten wird, bei gleichbleibender Qualität natürlich jetzt vorausgesetzt, ist halt einfach ein Konkurrent da, der dich halt einfach komplett ausschaltet. Es ist aber nicht unbedingt ein fairer Marktwettbewerb, weil Amazon ist eine Verkaufsplattform. Da kann ja jeder Sachen verkaufen. Aber Amazon nimmt sich dann das Recht heraus, auch diese Daten zu analysieren, und die können dann ganz, ganz genau für sich selber darauf achten, was gerade richtig gut verkauft wird, und können das kopieren. Das ist auch Amazons gutes Recht. Also, ich finde, das kompromittiert ein bisschen so die Seriosität einer Verkaufsplattform. Wenn die Verkaufsplattform selber anfängt, deine Produkte zu kopieren. Das ist die Sache, kommt ja auf die Rechte und sowas an. Aber ich denke, wenn das in mehreren Fällen zusammen passiert ist, dann könnte das ja so ein Class-Action-Lawsuit oder sowas sein. Dann könnte es vielleicht sein. Ah, stimmt. Ja. Dass sie halt als komplette Gruppe ausgenutzt wurden. Oder später vielleicht, ja, aber im Moment ist es ja nicht auffällig. Beziehungsweise im Moment ist es ja nicht so problematisch. Amazon hat ja auch das Recht, selber Sachen zu verkaufen. Warum auch nicht, ne? Es ist nur, dass sie halt diese ganzen Marktdaten für sich selber erheben können einfach. Und sie haben ja auch die ganzen Mittel und Technologien dazu, um einfach Data Mining im größten Stil zu betreiben, was kein anderer ja einfach machen kann. Mhm. Kein anderer hat Zugriff auf die Infos, die Amazon über seine eigene Verkaufsplattform hat. Aber bin ich der Einzige, der überrascht ist, dass es Amazon so lange gebraucht hat, um böse zu werden? Zugegebenermaßen hat Amazon jedes Jahr seinen Verdienst gleich wieder investiert. Also das ist jetzt unter anderem wahrscheinlich einer der Punkte, der aus dem Investment herausgesprungen ist. Also ja, das ist auch, aber weil es ist Amazon, es ist halt ein richtig großes Monopol auf sonst Scheiß. Und die sind in jeden anderen Marktbereich wie sonst was vorgedrungen. Also das ist... Amazon ist wie eBay, nur ohne Bieten. Das Ding ist, wenn Amazon Produkte, andere Anbieter aussticht und ihnen damit quasi ja die Grundlage, Amazon zu benutzen, raubt, schneiden sie sich wahrscheinlich auf lange Sicht vielleicht ins eigene Fleisch damit. Wenn sie andere Wettbewerber ausstoßen, durch so. Dann bleiben doch nur noch ihre Produkte über zum Buchteil. Ja, dann sind sie halt nur noch dann ist es wirklich nur noch ein Webshop. Und dann ist Amazon plötzlich eine Dachmarke und die hat halt verschiedene Produkte. Ja, aber denk doch mal an den Kunden. Den Kunden ist es ja im Grunde egal. Hauptsache, er kauft ein gutes Produkt, was seine Ansprüche befriedigt und am besten noch zu dem günstigsten Preis. Natürlich greift er dann zu der Amazon-Marke. Ich denke aber, wenn der Preis wirklich, also jetzt bei denen, die du gesagt hast, 43 und 20 war es irgendwie? Ja, 43 und 20. So, also du kannst nicht den Preis halbieren und die Qualität beibehalten. Das wird definitiv irgendwo eingespart werden. Nein. Denk dran, Amazon ist riesig. Wenn Amazon sich irgendwie auf große Stückzahlen... Und Amazon hat ja nicht die Gefahr, dass das Produkt sich nicht verkauft. Wenn Amazon gewährleisten kann, dass das Produkt, was sie nachbauen, genauso gut ist wie das andere und sie eine deutlich größere Stückzahl günstig produzieren können, klar können sie es günstiger anbieten und trotzdem noch Gewinn machen. Denn die stückfixen Kosten oder so sinken ja mit der steigenden Produktionsmenge. Und wenn die halt einfach, keine Ahnung, wie viele Millionen da reinpumpen können, dann können die halt einfach die, keine Ahnung. Ja, aber wird damit nicht die Nachfrage sogar überschwemmt? Die wissen ja genau, wie viel Nachfrage besteht. Richtig. Ja, eben. Weil die Marktdaten analysiert haben auch. Amazon weiß genau, was es braucht und wie viel es braucht und was dann ist das halt aber wirklich ein Bullshit-Move, weil dann ist die einzige Möglichkeit, die sie ja wirklich noch haben, den Gewinn pro Stück zu minimieren, um die Kosten zu senken für das Teil. Was im Endeffekt dann bedeutet, ja, wir machen das nur, um zu trollen. Also die Dinger für Nullpreis raushauen. Nee, auch bei denen ist es wahrscheinlich eher so dieses, die haben ab da den Punkt gesehen, so dieses, okay, wir haben die Kapazitäten dafür, das einfach so billig zu produzieren. Die Nachfrage ist jetzt einfach mal Summe X. Und hey, wenn wir irgendwie 1000 Stück oder so verkauft haben, ey, dann macht das, oder ab 1000 Stück pro Monat oder wie auch immer, macht das für uns schon mehr Sinn, weil wir dadurch mehr kriegen, als du irgendwie durch diesen Prozentsatz pro Verkauf oder so. Deswegen, hey, lass das doch selber produzieren, weil das lohnt sich für uns so voll. Ja, und sie haben die Daten. Sie haben den Markt vor Augen und können und haben auch das Geld und die Geräte, um einfach mal genau auf den Punkt auszurechnen, ob sich das lohnt oder nicht. Wo andere spekulieren, kann Amazon einfach nur Data Mining machen. Deswegen bleibe ich dabei, egal wie arschig das ist, ich möchte da jetzt natürlich auch nicht für Amazon jetzt Partei ergreifen, egal wie arschig das ist, es ist legitim von deren Seite aus und ja, wer die Balls hat, das durchzuziehen und das Kapital hat, der setzt sich halt leider manchmal durch. Was in dem Fall vielleicht jetzt, okay, gut, ganz ehrlich, so ein Laptop-Stand geht mir voll am Arsch vorbei, aber es ist halt so dieses... Die setzen sich halt leider durch. Punkt aus dem Ende. Und das geht auch nicht um den Laptop-Stand. Es geht darum, dass Amazon diesmal in Bereiche eingreift, in denen sie eigentlich nichts zu suchen haben. Amazon kann sich ja jede Produktkategorie raussuchen und nachgucken, was ist gerade Hot Shit und können wir das Hot Shit kopieren und Geld daran verdienen. Das ist alles. Aber ja, vergiss nicht, Amazon hat schon Scheiße vorher gebaut. Das Fire Phone? Ja, aber sie haben ja das Kapital für solche Sachen. Ich weiß nicht, auf lange Sicht glaube ich, wird das ein Trollprojekt, mit dem sie sich einfach nur ins eigene Fleisch schneiden. Weil jedes Mal, wenn irgendwie eine coole Scheiße auf Amazon richtig gut läuft und die das kopieren, hauen sie damit im Endeffekt ja alle anderen raus und nehmen ihnen die Möglichkeit, Amazon zu nutzen. Ja, wieso? Ja, du kaufst wenn, doch, du kaufst doch gleich. Wir bleiben jetzt bei diesem Laptop-Stand. Der kostet ja, du kaufst Euro. Doch trotzdem gleich. Du schiebst dich davor und sagst, das kostet nur, ja, unserer kostet aber nur 20, ist aber genauso gut. So, das ja, heißt, was würde dich denn davon abhalten, als normaler Verbraucher dann das günstigere zu kaufen? Bei gleichbleibender Qualität, aber irgendwie nichts, das ist ja das Problem. Alle springen plötzlich ab und sagen dann so, ja, wir nehmen jetzt, wir kaufen jetzt nur noch das günstige und Amazon klaut jetzt von diesem Laptop-Stand-Hersteller irgendwie, keine Ahnung, 65-80% des Marktes. Ja, aber warum sollte das Amazon ficken, wenn die sowieso nur das dann für 43 irgendwo anders anbieten können? Das ist ja jetzt nicht nur Amazon gebunden, dass sie das für 43 machen. Das ist wahrscheinlich der Normalpreis. Und nach 10 Jahren das gleiche Produkt verkaufen, sollten die genau wissen, wie viel die verkaufen können und sonst was. Und das heißt, die müssten eigentlich schon den optimalen Produktionsweg haben. Und nicht das A wegen mehr Geld investiert. Ja, und was macht der Typ, also der jetzt mit auf seinen 43-Euro-Dingern sitzt? Jetzt nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie groß die ist und wie viel sie produzieren kann oder so. Ich meine, Laptop-Stands gibt es ja jetzt auch schon sehr lange und die haben anscheinend halt irgendein schönes, wirklich schönes, metallenes Modell entworfen, was halt absolut die Kundenwünsche dann befriedigt hatte. Okay. Dann sind wir jetzt mal fair genug und sagen mal, wie heißt diese Firma? Rain Design. Rain Design Laptop Stand. Ja. Ob es uns gefällt, das geschrieben. Rain Design Laptop Stand. Stand Laptop. Also wie Regen oder wie Herrschaft? Nee, wie Regen, glaube ich, ja, oder? Regen, ja. Ach so, M-Stand, ein Ding ist das. M-Stand, auch. Laptop-Stand. Das ist so ein Ding, was die MacBooks unter sich haben, sowas? Also das Ding ist halt so eine metallene Auflage. Also das ist wie so ein Mini-Podium quasi. Sorry, aber ich sehe gerade bloß ein gebogenes Stück Metall mit einem Loch drin und das soll 40 kosten. Das muss günstiger gehen. Klar, geht ja. Hat ja Amazon bewiesen. Ja, wenn nee, du 10 Jahre lang nicht günstiger gemacht hast, dann sorry, Marktwirtschaft. Nee, ich habe überhaupt nicht behauptet, ob das jetzt irgendwie fies ist oder nicht. Also ich finde schon fies, dass Amazon ihre Daten so ausnutzen kann. Weil ich finde, das kompromittiert die Ehrlichkeit einer Verkaufsplattform. Dass jemand da hinkommt und meint, hey, das kann ich günstiger produzieren, ist, finde ich, in Ordnung. Aber dass Amazon es sich so einfach macht, weil sie ja selber, weißt du, sie gucken sich das ja nur an. Andere müssen raten, ob es okay ist, und sie wissen es genau. Die Problematik ist, glaube ich, siehst du also darin, dass nicht, dass da jemand kommt, der was günstiger anbietet, sondern die Problematik besteht darin, dass es Amazon ist, weil sie ihre Statistiken und Dateien und sowas dafür missbraucht haben, um das herauszufinden. Das ist mehr, dass es ein Kartell ist, das Problem. Aber wir sagen nichts. Wer hält Amazon auf? eBay, Google. Ah, fuck, warte. Nee. Warte, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal auf eBay war. Also eBay funktioniert in dem Sinne ja genauso, also kann genauso funktionieren, nur dass eBay nicht selber Sachen verkauft. Aber auf eBay sind auch zig, gibt's ja auch die Händlershops und so weiter, wo einfach direkt Sachen verkauft werden. eBay hat schon seit Jahren nichts mehr mit Bieten zu tun. Also nicht nur mehr mit Bieten zu tun. Trotzdem, ja, ich meine, wenn... Auch ich gebe zu, wenn ich irgendwas suchen möchte, schaue ich erstmal auf Amazon an, ob es diese Produkte gibt und wie teuer sie da sind, bevor ich woanders gucke. Das machen wir alle. Da sieht man ja mal, was für eine Besonderheit diese Plattform als Stellung hat. Also ihr seid schuld. Ihr seid schuld, weil ihr erst dort guckt und dort vorbeischaut und das als Standard anguckt. Ja. Ihr zwei. Okay, Rain and Design, ihr wisst, wer schuld ist, die beiden. Aber ich habe nicht mal einen Laptop-Stand. Nicht mal den billigen. Was sollen wir damit? Papier. Also in gewisser Weise zwingt das jetzt also quasi Rain Design etwas an ihren Praktiken zu ändern, ja, an ihren Preisen oder Amazon zu verlassen, weil sie partout nicht mehr damit mithalten können. Ich würde Letzteres auf jeden Fall als Erstes in Betracht ziehen. Siehst du, und das ist nämlich das, was ich dann als Problem sehe, dass irgendwie ein Händler quasi aus dem Markt gedrängt wird damit. Weiß ich nicht. Okay, jetzt gebe ich zu, ich habe mich jetzt nicht mit Rain Design beschäftigt. Vielleicht haben die einen eigenen Online-Shop und dort liegt der Kern und Amazon ist nur so Nebendeal zu sehen, ja, so, und gar nicht wichtig für die. Das kann natürlich auch sein. Aber es ändert nichts daran, dass sie halt aus diesem Markt geschubst wurden. Weil, ja. Und Amazon ist, glaube ich, so ziemlich der größte Online-Markt, den es gibt. Und da sehe ich dann das Problem, dass Amazon das ist, die den aus dem Markt schubsen. Wenn das ein anderer Anbieter ist, wie, was weiß ich, Train Design oder so, kommt plötzlich daher. Warte, wie hieß die chinesische Seite, die richtig groß ist? Alibaba? Nee. Ja, genau. Alibaba. Ja, Alibaba. Ja, die ist die größte, nicht Amazon. Ja, aber... Die hat fucking League of Legends gekauft. Aber keiner von uns geht nach Alibaba zuerst gucken, sondern nach Amazon, oder? Richtig. Ja. Liegt, glaube ich, aber eher daran, weil wir in der westlichen Zivilisation liegen und nicht in der östlichen. Ja. Mir ist es eher, ich traue dem Scheiß nicht, weil ich sonst gesehen habe, dass scheinbar ein paar Leute nachgegossene 40k-Figuren oder sonst was da verkaufen würden und das Porto wird wahrscheinlich niemals hier ankommen. Ich habe mal auf dem Mittelaltermarkt einen Zinnwerker gesehen, der hat 40k-Figuren aus Zinn angeboten. Hast du direkt mal ein paar gekauft? Gott, der würde ein Vermögen heutzutage machen, so satt wie die Leute von Feinkast sind. Na gut, sie waren aus Zinn gegossen, das heißt, sie waren qualitativ nicht so hoch wie das, was du... Die älteren Modelle waren eh Zinn. Mhm. Also, tja, tut sie nix. Gut genug, die meisten Leute malen eh so scheiße, dass es keinen Unterschied macht. Quatsch. 40k auf dem Mittelaltermarkt natürlich. Nein, das war Warhammer Fantasy, Entschuldigung. Ich habe mich nicht, darf ich nicht vertan. Wo ist der Unterschied? Machst du ein paar dicke Schulterpanzer drauf und schon ist das gleiche. Nein. Weil Trollslayer mit so ein paar Schulterpanzern plötzlich, das ist nicht 40k. Oder? Ist das 40k? So. Ja, siehst du? Weißt du auch nicht mehr. So, aber ich hatte ein kleines Thema, was ja mich ein bisschen in den Bredouille bringt, weil ich fühle mich so ein bisschen unter Zeitzwang. Wisst ihr denn, was in 98 Tagen ist? Deutschland. Irgendeine Messe? Nö. Todestag? In 98 Tagen kann man Windows nicht mehr updaten. Ach, stimmt ja, ja. Was? Gott, mach es oder mach es nicht. Jesus, ey. Ja, ich wusste doch, ich warte ja noch die Festplatte von dir, die du mir versprochen hast. Ja, die kannst du dir ja morgen abholen kommen. Okay. Ihr könnt ja auch gleich backen bei der Gelegenheit. Echt, du willst sie haben? Ja, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ja. Ja, was für Daten ich da drauf habe, die müssen ja natürlich erstmal woanders hingeschifft werden. Mhm. Daten. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück. Windows nicht mehr updaten? Ja, das gratis Windows 10 Update war ja nur für ein Jahr gültig. Genau. Und das hört Ende Juni auf. Ende Juli, wann war das denn jetzt? Weiß, wenn man bis dahin nicht umgestellt hat, ist man ein Idiot. Ja, dann also musst du zahlen. Wenn man bis dahin nicht umgestellt hat, dann ist man entweder gesund paranoid oder ein Idiot, der dann nachträglich Windows 10 kaufen muss, wenn er umsteigen möchte. Ja, das ist das ganze Krux der Sache, weil bei den heutzutage, bei den Gefahren, bei den Sicherheitslücken, bei den ganzen Scheiß, du kannst nicht ein Betriebssystem verwenden, was nicht mehr regelmäßige Sicherheitsupdates verwendet. Bekommt. Ja. Das ist, wenn du nicht selber dich richtig gut damit beschäftigen kannst, ist das einfach dumm. Dann stellt man sich quasi den Wecker auf in 80 Tagen oder irgendwie sowas. Und, so. Was ist aber mit den Leuten, die eigentlich zufrieden mit Windows 7 sind und keinen Bock auf die ganze Schnüffelei von Windows 10 haben? Auch hier. Ja. Und was machst du dann, wenn Windows 7 abgelaufen ist? Dann hast du praktisch eine OEM-Version und musst dir die Frage nochmal selber stellen. Ist eine legitime Alternativlösung. Du steigst ganz von Windows weg, ja, aber das ist gar nicht so angenehm, wie du das vorstellst. Ich weiß, ich habe früher Ubuntu benutzt und bin wieder zurück zu Windows. I call shenanigans, niemals. Doch, ich hatte, früher habe ich eine ganze Zeit lang, ich hatte nicht den Zugriff zu Windows. Was? Ich war nicht in Europa. Nee, so meine ich, du weißt genau, wie ich das meine. Egal. Jedenfalls, ich hab's irgendwann mal einfach installiert, also Ubuntu, und hab gedacht, ich probier das mal aus. Aber jetzt, nach irgendeiner Zeit habe ich gesagt, okay, es hat viele, viele tolle Dinge, vieles ist cool, aber ich war doch, glaube ich, schon zu Windows verstört, als dass ich mit Ubuntu noch auf lange Sicht klargekommen wäre. Und ich habe das Zocken vermisst. Zumindest das, was ich auf Ubuntu zocken konnte, war irgendwie nicht so spannend für mich. Ja, das ist heute nicht unbedingt so viel besser. Also es gibt ja mittlerweile SteamOS und es gibt ja auch schon sehr, sehr viele kompatible Spiele, aber es ist noch nicht so da, wo wir es gerne hätten. Tja, das ist jetzt das Dilemma. Updaten oder nicht updaten? Und ich würde auch nicht so lange warten wollen, weil die Gefahr besteht ja immer noch, dass du möchtest updaten, und dann machst du das irgendwie 2 Tage vor den 100 Tagen, vor den 98 Tagen, die noch übrig sind, und dann, ja, oh scheiße, jetzt geht's irgendwie schlief oder sonst was, bricht 2-3 Mal ab oder so und passt keine Zeit, das zu fixen. Shit. Darum stellt man sich den Wecker eine Woche vorher, damit man eine Woche Vorlauf jetzt hat. Wo Sven hin? Warum geht er weg und ist plötzlich im Mittelpunkt? Weil ich mir die Nase putzen musste, du Arschloch. Das nicht unbedingt. Dann nimmst du ein Tuch, hältst es dir unter die Nase und machst einen lauten Ton. Warte, ich möchte unseren neuen Sponsor vorstellen. Boah, wie geil! Den hab ich auch! Floralis! Wenn meine Kamera jetzt funktionieren würde, würde ich euch jetzt eine Floralis Taschentuchtüte zeigen. Wartet! Ich hab mich an den Tisch gepanzert. So, Gehörsturz bei allen Kopfhörerträgern. Aua! Ich hab mich an den Tisch gepanzert. Jetzt im Rhythmus! Bemitleidet mich, ihr Stück Scheiße! Ja, ich bin der aber Pollenallergiker, deswegen, ich habe sowieso jeden Tag, wenn ich mich außer Haus bewege, sowieso immer mindestens 3 Taschentuchpackungen in irgendeiner Form irgendwie an mir, bei mir oder wie auch immer. Also du bist schuld für das Waldsterben und so. Pollen sind überall. Pollen sind überall. Willst du das gegen Polen sagen oder was? Diese dreckigen Abblockbewohner, diese Pollen. Wirklich, als kann man das gegen Polen sagen? Nein, will ich nicht. Ja. Du hast das gesagt. Du bist das Böse. Ich bin das Brot. Ja, du bist das Brot, immer noch. Sven gemeint. Sven ist das Böse. Wir sind in Deutschland. Knackpunkt Gaming, aka Sven, called Shenanigans. So, damit Shenanigans, oder? Shenanigans. Wie habe ich das geschrieben? Doch, so richtig geschrieben. Was willst du von mir? Shenanigans. Steht da. Der Shenanigans sagt, hau ich einen rein. Die Shenanigans. Warte, aber ihr seid etwas technisch bewandert. Was redet ihr mir im Sinne von Windows 10? Du möchtest diese Werbung aus dem Anmeldebildschirm, die möchtest du abstellen. Also ist es okay? Kann man, wenn man sich ein bisschen bemüht, gut ausschalten, die Scheiße? Man muss Microsoft lassen, dass sie ein gut funktionierendes Betriebssystem rausgestampft haben, was man zwar erstmal wieder ein bisschen bedienen lernen muss, aber ansonsten relativ gut funktioniert und deutlich schneller bootet als Windows 7. Mhm. Und naja, Zukunftssicherheit ist damit ja zumindest gewährleistet. Der Nachteil ist, dass du nie mehr das ist absolut nicht abschaltbar, dass sie nicht irgendwas von dir schnüffeln. Du kannst es nur reduzieren, du kannst einige Sachen abschalten, dass die nicht protokolliert werden, aber ansonsten einige Sachen gibt es, die schnüffeln sie 100% und das kannst du nicht abschalten. Auch in Professional und Ultimate nicht, weil ich weiß, dass die ganzen Schnüffelsachen, die kannst gibt's du auch gar, diese, gar nicht abschalten. Diese ganzen Dinger gibt's gar nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch Windows Home, Windows Professional und halt diese ganzen Firmengeschichten. Enterprise und so. Wie bei 7. Okay. 7 hatte doch auch Professional. Ja, es wird zumindest nicht besser. Hatte das auch, ja. Ja, 7 hieß auch 7, weil es auf 7 Varianten verkauft werden konnte. Warum heißt Windows 10 10? Weil sie nicht Windows 9 nehmen konnten wegen eines internen Fehlers. Ja, okay, warum wollten sie Windows 9 nehmen? Bitte? Nochmal. Windows 7 hieß nicht, weil es das siebte Windows ist, sondern weil es in 7 Varianten verkauft wurde. Ja. Ja, wurde 8 in 8 Varianten verkauft und 9 in 9? Nein, 8 und 1 war einfach dann nur so, ja, das letzte ist 7, die nächste Zahl ist 8, machen wir 8. Bullshit. Und 9 hat nicht mehr gepasst, weil interne Abfragen dann unter anderem nicht mehr zwischen einem Windows 95 und einem Windows 9 unterscheiden könnten, weil sie einfach nur auf 9 achten. Deswegen haben sie die 9 übersprungen und sind direkt zu 10 gegangen. Ei. Aber hey, ich würde jetzt... Ist das überhaupt wirklich richtig gerne? Okay, ich sage voraus für die Zukunft, die neue .5-Variante von der Xbone wird Xbox 2 heißen. Wird Xbox was heißen? 2. Wenn die ohne scheiß Logik gehen bei ihren Kack-Windows-Systemen. Dope that. Hey, es ist Microsoft und die gehen von wir verkaufen es für 7 Versionen. Es ist aber Microsoft, aber ein anderes Team. Es ist, als ob du sagen würdest, so, ja, ich weiß nicht, so, ja. Ja, Deutschland, aber scheißegal, NRW Verkaufsteam ist wichtig. Wo wir gerade beim Überleichen gehen sind, wollen wir langsam auf den Film wechseln? Nein. Ich hätte noch ein cooles Thema. Okay. Dann hau rein. Das war das gute Thema. Schön, dass du es jetzt erst rausholst. Ja, natürlich. Das ist die ganze Politik dahinter. Hey, warum habe ich vorhin gefragt? Wollt ihr das gute oder das schlechte Thema haben? Ich habe das schlechte gesagt. So. Oh, okay. Was regt euch denn bei heutigen mobilen Geräten noch am meisten auf? Akkulaufzeit. Zu wenig Leistung. Und der Akku. Zu kurze Ladekabel. Wow. First okay. World Problem confirmed. Akku ist schon mal richtig. First World Problems confirmed, ey. Dass man den nicht austauschen kann mehr? Nein, darum geht's nicht. Keine Ahnung, mich regt beim Mobil. Ich lese einfach mal die Headline vor. Ja. Scientists accidentally create batteries that last a lifetime. Nice. Guter Mann, Nobelpreis. Umbringen. Und die Lebenszeit ist kürzer von dir. Sie haben es geschafft, aus Versehen, während halt Experimenten, eine Art von Batterie zu erschaffen, bei denen die feinen Nanodrähte, die Leitfähigkeit, also die Leitfähigkeit der Batterie darstellen, die allerdings auf Dauer halt kaputt gehen durch Benutzung, in irgendeine Art von Gel einzupacken, worin den Dingern nichts passiert. Goldene Nano-Wires in einer Art, hier, keine Ahnung, Mantel. Noch eine Ummantelung und das in einem Plexiglas-ähnlichem Gel eingebettet. Und, also, das Ding lässt sich laden und laden und laden und es nimmt nicht an Qualität ab. Darf ist ich es jetzt schon mehr ein Kondensator als eine Batterie? Naja. Das ist relativ irrelevant. Boah, dann hast du ja jetzt Fernbedienung mit unendlich Munition. Wir haben endlich unendlich Munition. Nein, darf ich jetzt schon sagen, was damit passieren wird? Wahrscheinlich das Gleiche, was Gillette mit dem Nachschärfegerät für Rasierklingen gemacht hat. Patent kaufen und in Safe sperren. Ja, das wird es nicht geben, sowas. Batterien, die ewig halten. Ich weiß nicht, weil dahinter würde, glaube ich, so scheiße viel Geld stecken. Das wird eine Firma sie kaufen, wegsperren und sich richtig gut bezahlen lassen von allen anderen Firmen, dass das niemals an die Öffentlichkeit kommt. Unwahrscheinlich, weil diese Technologie ist viel zu wertvoll, als dass es nicht genutzt wird. Warte. Weil es sind Wissenschaftler haben es aus Zufall entdeckt, oder? Ja, Zufall. Das heißt, es sind Leute, die eh nicht direkt bloß auf Geld ausfahren. Das heißt, die Chance, dass sie das halt nein, das muss die Welt erfahren. Christian, was bist du? Hat nicht sowieso die Du bist die Uni, ein Mensch, oder? Hat die Uni oder das Institut oder wofür auch, oder für wen auch immer sie arbeiten, nicht automatisch ein Anrecht auf alle Erfindungen, die sie während ihrer Arbeitszeit machen? Ja, das klar, aber sie können ja die Patente verkaufen und so, wenn es überhaupt Patente gibt. So, das heißt, für wen auch immer diese Wissenschaftler arbeiten, die werden sich das unter den Nagel reißen und dann werden diese Wissenschaftler erstmal richtig abgezogen. Dass die bloß nichts davon abkriegen. Also es war eine Uni, aber okay. Bei der das zufällig gemacht wurde. Ein PhD-Kandidat hat das zufällig gemacht. Also nee, hat das Paper gepublished, wo er und seine Kollegen zusammen das zufällig entdeckt haben. Tja, und ich finde, dass das Zeug garantiert nicht einfach in der Versenkung verschwinden wird, weil es ist nicht nur in Handys gut. Wir haben jetzt die boomende Elektroauto-Industrie, die sich garantiert freuen wird, solche Dinger verkaufen zu können, weil Kunden das garantiert haben wollen. Es kommt der hier Weltraumfahrt zugute, weil Energie ständig wieder aufladen können, heißt, wir können auch wieder Satelliten etc. losschicken, die nicht irgendwann tatsächlich daran verrecken, dass ihre Ladegeräte nicht mehr aufladen können. Aber ich muss sagen, kurz, fucking Elektroautos, weil, ach Gott, ich habe immer noch Abneigung gegen die, weil, wenn es Brennstoffzellen oder so etwas sind, ist es was anderes oder so, ja, aber mit fucking den ganzen, der scheiß Strom muss doch noch irgendwie in das Auto kommen, das heißt, es wurde eh was verbrannt oder so, sehr wahrscheinlich, besonders bei der rücknehmenden Atomkraftwerkzahl und so. Naja, ich meine, Es gibt auch genug grüne, also stromgenerierende Geschichten. Ich weiß, ist bei uns nicht Braunkohle und so immer noch das größte Produzent und sonst was? Ja, aber das ist weltweit so. Du kannst das noch nicht ersetzen. Du kannst einen Teil substituieren. Aber die Sache ist ja noch trotzdem, dass an Brennmaterialien mehr verschwendet wird, in den Kraftwerken als an, wenn du bloß den Motor so hättest. Das heißt, lohnt sich das wirklich? Ich meine, du hast da Brennstoffe und Abgase oder da. Es ist möglich, grünen Strom zu machen und du kannst auch grünen Strom eventuell vor Ort irgendwo leichter produzieren, der reichen würde, um ein Auto aufladen zu können. Du kannst auch Wasserstoff produzieren, was bloß Wasser als Abgas produziert. Ja, also das wasserstoffbetriebene Auto war ja auch schon mal da gewesen, aber es wurde auch eingestampft, weil wegen dem, was Sven gerade auch meinte, die Autoindustrie wird das nicht haben wollen. Nicht nur das. War das nicht so unpraktisch, weil du musstest, damit es sich lohnt, den Treibstoff arg gekühlt einfügen und du willst dir nicht scheiß Notfall-Kälte-Handschuhe anziehen zum Tanken. Du kriegst ja so eine Sorte Power Glove und dann kannst du dir Trockeneis in den Tank legen und warten. Ja, so war das. Das war halt einfach bloß, du musstest für den scheiß Tankstöpsel da reinzupacken, musstest du dir diese so dicken Handschuhe anziehen. Das ist... Ja, es ist da so, aber wenn du mich fragst, würde ich eher Handschuhe anziehen wollen und dafür irgendwie günstig betriebenes Fahrzeug fahren. Es geht halt darum, Emissionen einzudämpfen und da ist uns jedes Mittel recht fast. Ja, Umwelt also, mal daneben gestellt. Es gibt viel zu viele Leute, die auch ehrlich nicht auf Umwelt achten würden, sondern eher darauf, ob sie günstig Auto fahren können oder nicht. Ja, klar. Sonst wie die Leute aus dem Häuschen sind, wenn du irgendwo hörst, so, ja, Sprit ist 10 Cent günstiger, alles sofort. Oh, fuck, los! Ja, genau, sofort los mit dem Auto ab nach Holland. Und so, ja, ich verfahre zwar mehr Sprit, aber das lohnt sich dann. Ja, und wo du schon mal da bist, kannst du auch gleich noch ein ganzes 30er Regal Marmelade und Kaffee einkaufen. Ja, und dann holst du noch ohne Pfand eine ganze Palette Bier und dann geht das. Ich jedenfalls finde es cool, wenn diese Batterie sich durchsetzt. Sie wird aber, glaube ich, nicht den Massenmarkt dienen, dass der... Ist bei euch auch Anzahl gerade verschwunden? Ja, und da ist er weg. Also ja, es wäre schön für den Massenmarkt. Und es wäre schön, wenn der Ansgar wieder zurückkommt. Und zusätzlich dazu, ja... Vor allem gut, cool, ich habe mich gerade kurz gemutet und jetzt nochmal weitergesprochen. Egal, also... Ich glaube, das Militär würde aber vielleicht noch ein bisschen was Aussage machen. Ja, welche Bereiche profitieren nicht davon, dass du immer wieder aufladbare Batterien hast? Aber zugegebenermaßen, ich weiß, ob das Militär jetzt davon produziert, weiß ich nicht. Also hier profitiert so sehr, weiß ich nicht. Also ich meine eher, weil das Militär, besonders das amerikanische und ein paar andere, haben so diese Tendenz, dass die ja... so Urheberrecht und so ignorieren, wenn die was finden, was denen wird. Hört ihr mich wieder? Ja. Okay. Willkommen zurück. Ja, danke. Das ist leider schön hier. So, was habe ich verpasst? Du hast verpasst, dass das Militär vielleicht einfach bloß mal Patentrecht ignorieren würde und so die Technologie ein bisschen weiter betreiben würde. Ja, das auch. Ich weiß nicht, ob ihr noch den Teil mitkriegt, wo ich versucht habe zu erklären, dass ich glaube, dass das nicht den Weg zum Endverbraucher findet. Sondern das ist halt wirklich nur Krankenhäuser, Militärs und Nö, haben wir nicht. Ja, Weltraumforschung halt. Nee, die Batterietechnik ist dieselbe, ob klein oder groß. Das Zeug, wenn es denn jemand produzieren möchte und wenn es sich günstig produzieren lässt, das findet garantiert den Weg in Handys und so, also in Smartphones und so weiter. Ja, und Krankenhäuser ja nicht denken, weil Militär, die übertreten einfach bloß noch Regeln. Krankenhäuser, die sind so kurz an Budgets und sonst was, die haben keine Wahl, die können bloß offene Technologie von anderen Gebieten kriegen, die können nicht einfach... Ist die Frage, wie teuer das tatsächlich ist, das Zeug zu machen, weil da steht jetzt da in einem Artikel natürlich nicht drin, aber es ist halt cool, dass es diese Technik gibt, dass wir endlich mal, weißt du, nicht nach 5000 Ladezyklen sagen müssen, okay, der Akku hat jetzt nur die Hälfte Kapazität wie vorher. Oh, stell dir Herzschrittmacher vor. Ja. Wie viele OPs das sparen würde an Leuten im Jahr oder so, weil du musst ja auch alle paar Jahre wieder das wechseln. Also ja gut, wechseln, weil du ja eine neue geladene Batterie reinsetzen musst, oder nicht? Also die werden auch teilweise so durch Induktion und so aufgeladen mittlerweile. Ach so. Aber trotzdem, Akkulaufzeit geht runter und dann musst du halt sicherheitshalber ein neues Gerät rein. Ich meine, ich habe jetzt auch ein älteres Laptop, was ich immer noch gerne zum Arbeiten benutze und das Ding zeigt mir den tatsächlichen Akkustand an im Vergleich zu dem, was die Batterie seinerzeit mal geleistet hatte. Ich kann nicht mehr höher als 70% laden. Autsch. Ja, das ist das Schicksal. Das tut weh. Du guckst da drauf und denkst dir so, Mensch, 30% meines Akkus sind nicht mehr nutzbar. Svens Gesicht. Also ich finde es cool, wenn das, wenn die Technik sich durchsetzt. Das würde echt mal ganz, ganz viel Technik und was wir heute an Elektrogeräten haben, echt aufwerten. Ja, ja, wenn ich jetzt den Beaker Sven sehe, vielleicht sollten wir doch mal dann langsam zu Ende kommen. Wir sind ja auch so über das die Stunde schon hinaus. Ja, ja, aber sehr cool, dass wir das doch noch haben. Ja. Dann wollen wir mal schauen, denn wir hier im Knackpunkt schauen uns jede Woche einen der besten 250 Filme der Welt an. Nee, Moment, schauen wir uns nicht einen von 250 der besten Filme an? Und wir schauen uns nicht den besten von 250 Filmen an? Wir schauen uns einen der besten an. Er hatte einen der besten, zugegebenermaßen. Ja, hör mir zu. Einen der besten, der besten. Nee, ich habe schon, wir schauen uns den besten von 250. Kommen wir auch noch zu. Egal, mach und weiter. Letzte Woche haben wir uns angeschaut Memories of Murder. Memories of Murder. Ein Film aus Korea aus dem Jahre. Nein? Wer war es noch das Jahr? Spielt 87, wenn ich das richtig noch. 86. Habe. Es spielt irgendwann in den 80ern. In den Koreanischen. 86 spielt es. Whatever! Der Film wurde gedreht 2003 und spielt 86. Okay, der 2003er. Erstmal, wer hat den geguckt und wie fand er davon? Ich habe ihn angesehen und ja, es war ein guter Film. Gesehen und er war richtig gut. Ich habe ihn gesehen, der Anfang ist ein bisschen anstrengend reinzukommen, aber danach baut der Film eine richtig, richtig geile Spannungskurve auf. Ja. Mit einem also, sehr, sehr, sehr bedrückenden Ende. Also, ja, wie viel meinst du mit Anfang? Weil der Anfang, der irgendwie sehr seltsam sich gebissen hat mit dem Rest des Films, war, glaube ich, zwei Drittel des Films. Nee, ich fand, sich erstmal an die Charaktere zu gewöhnen, weil du hast ja Charaktere, das ist ja ein koreanischer Film. Einige von den Geflogenheiten kommen ja einem relativ seltsam vor. Bisschen zumindest. Und ja. Auch halt dieses untypische Verhalten von diesen Detektiven kommt einem ein bisschen komisch vor. Nein, Sven, die nicht. Wenn du erstmal die Charaktere kennengelernt hast, finde ich, und vor allem auch der ganze der Spannungsfaden aufnimmt. Ja, tschüss, Sven. Ja. Der Spannungsfaden aufnimmt, finde ich, dass der Film dann richtig, richtig entfaltet. Also da ich bin eigentlich recht schnell in die Charaktere reingekommen und habe sie auch für mich lieb gewonnen. Ich fand den Film gar nicht mal so schwerfällig für den Anfang, also für die erste Hälfte. Den Anfang seltsam, vor allem halt, der Anfang, also gut, wollen wir jetzt schon Richtung Spoiler einschwenken? Oder? Noch nicht ganz, aber ich finde bloß, die erste zwei Drittel sind Buddy-Cop-artig und auch humoristisch und sonst was und der Rest ist ein Thriller. Das war nichts Humoristisches. Na, ein bisschen. Von wegen, ich trete ihm ins Gesicht und wir lachen bloß darüber. Das war, solltest darüber lachen. Mit den Sprüchen, die sonst dazukommen und alles und die Scheiße erzählen. War humoristisch. Ich hab jetzt nicht über so viele Stellen da gelacht. Es gibt ein paar humorvolle Stellen, aber die meiste der Brutalität fand ich jetzt nicht so witzig. Nee, also kam mir auch nicht so vor, dass die witzig gemeint sein sollte. Ich habe eher gedacht so, wow, hardcore. Was, als er sich die scheiß Dinger über die Schuhe anzieht? Das war ganz klar gewesen. Das waren demütigende Zug sogar noch. Ich glaube, wir sind aber glaube ich so langsam in der Spoiler-Ebene. Ja, also ab jetzt fangen wir mal an, den Plot auseinanderzunehmen. Ja. So, also lass uns doch am besten erstmal kurz sozusagen den Plot nochmal aufdrehen. In einer Provinz in Südkorea passieren Morde und zwar halt auf eine sehr besondere Art und Weise. Junge und hübsche Frauen werden tot, vergewaltigt und vor allem auch gefesselt und geknebelt. Das Wort habe ich gesucht. Und gefesselt und geknebelt mit ihrer Unterwäsche gefunden. Das ist, sie haben immer Unterwäsche über den Kopf gezogen, die Unterhose, sind immer geknebelt und immer gefesselt. Und das ist jetzt schon mehrmals aufgetreten. Und sie trugen immer rot. Das ist das auch noch, aber das war gar nicht mal so ausschlaggebend zum Schluss, glaube ich. Der letzte Mord war ja nicht mehr nur rot. Nee, ja, das ist wahrscheinlich aus seiner Position heraus entstanden, dass er irgendwie sich abreagieren musste. Also es passieren diese Morde und die lokalen Detektiven werden daran angesetzt. Die lokalen Detektiven sind, die Namen sind natürlich Koreaner, ich kann mir die nicht gut merken. Ich habe den einen den Hardbolt Detective, den schmutzigen Hardbolt Detective genannt, und den anderen den Dropkick Detective. Ja, okay, deine Namen sind sehr lustig. Ja. Ich weiß nicht, also ich muss sagen. Dann kommt der dritte ja noch dazu. Das ist der studierte Detective, der Bubi, der gelernt hat. Der Neue aus Seoul. Ja, genau. Die zwei lokalen Detektive haben Probleme, das vernünftig anzugehen und zu recherchieren. Und vor allem sind sie auch bekannt dafür, dass sie halt brutal sind und ihre Verdächtigen foltern. Das kommt auch vor in einem Film, dass sie manchmal foltern. Ich würde nicht mal so weit gehen, sie Polizisten oder Detektive zu nennen, einfach weil ich weiß nicht, was ihre Motive sind, aber den ganzen Film über hat man immer nur gesehen, beziehungsweise in der ersten Hälfte hat man gesehen, wie sie ständig versuchen, Beweise zu fälschen, zu fingieren oder Verdächtige, die gar keine sind, durch Folter zu foltern und zu verprügeln oder zu treten, um sie zu Geständnissen zu zwingen. Naja, sie machen das ja tatsächlich in der Absicht, weil sie sich sicher sind, dass ihr Opfer / Verdächtiger ja tatsächlich der Mörder ist. Mhm. Und sie wollen ihn zu einem Geständnis bringen, koste was wolle. Das ist ja brutal. Jetzt haben sie natürlich gemerkt, so, ja, wir haben den Typen hier festgehalten und es passieren trotzdem Morde, also liegen wir irgendwo falsch, und es wurde der dritte Detektiv dazu gezogen, um auszuhelfen. Das ist ein studierter Detektiv aus einer Großstadt und der soll jetzt damit aushelfen. Die kabbeln ein bisschen dann miteinander, weil der Neue ist natürlich, er studiert, er ist besser als die anderen und er möchte Beweise. Ja, er macht das alles so richtig schön detektiv-like wie FBI und so, und das passt den Typen zu Anfang überhaupt nicht. Nach dem Buch. Er arbeitet also, nach dem Buch. Genau, er da arbeitet nach einem viel System. FBI. Naja, Sprüche nehmen, DNA-Spuren nehmen etc., das wollte er alles gerne, konnte er nur ständig nicht, weil ja die meisten... Also es passiert ständig Sachen, wo sie dann gute Spuren verlieren, wie es regnet oder die Spuren wurden kaputt gemacht durch Passanten oder schlechtes Verhalten der Polizei und so. Und wie gesagt, sie kommen nie irgendwo auf anständige Beweise oder Indizien und müssen ständig nach neuen Verdächtigen suchen. So. Immer wieder finden die sich einen neuen und foltern den und haben keinen Erfolg damit. Und es passieren weiter Morde. Bis dann halt der neue Detektiv, der auf die richtigen Spuren kommt, und auch die anderen Detektive merken, dass sie auf seine Hilfe angewiesen sind und diese Kabbelei ja irgendwann nachlässt und dann anfangen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, Kabbelei kann man das wirklich nicht nennen. Ich glaube, die von den beiden, die zuerst da waren, von den Lokalen, so habe ich ihn zumindest verstanden, hat er schlimme Aggressionsprobleme, die er die ganze Zeit in Tritte... Detective. Ja, dann Dropkicker. Der hat irgendwelche Agro-Probleme und muss die durch Kicks loslassen. Und der andere, ich weiß nicht, da ich ihn die ganze Zeit nur sehe, wie er Beweise fälscht oder sich Verdächtige aus den Fingern saugt und dann die foltern und lässt. Und das soll unser Hauptcharakter sein. Glaube ich, ist die Motivation, dass er... Er fälscht nicht. Das waren tatsächlich ehrliche Intentionen. Er ist nur kein guter Detektiv. Er geht nach dem Prinzip von, ich guck dich an und bin mir sicher, oh ja, du bist verdächtig und ich ziehe dich jetzt zur Polizei und verprügel dich, bis du gestehst. Er ist nur nicht besonders gut. Ja, also ist ein Scheiß-Detektiv. Ja, aber er fälscht nicht, sondern er will unbedingt seine Verdächtigen dazu bringen, dass sie gestehen, weil er glaubt, dass sie Verdächtige sind. Das merkt man ja später, als er dann einsieht, dass er Mist gebaut hat und die alten Seiten aus seinem Notizzettel rausreißt und sagt so, das ist alles Zeitverschwendung gewesen. Ja, aber von wegen. Dann später ist diese Szene, wo der eine verzweifelt und er schau mir in die Augen, oh, ich weiß auch nicht. Dieses, dass er trotzdem das nicht aufgegeben hat. Das heißt, der ist noch ein Arschloch, ist sonst was. Dropkick hat auch die Scheiße bekommen. Und der Einzige, der gute Detektiv war, ist fucking dann, oh nein, diese Dokumente müssen lügen, weil es nicht das sagt, was ich will, weil ich nicht weiß, was das Wort inconclusive bedeutet. Dokumente lügen nie, das ist sein Motto. Ja, und dann sagt es inconclusive. Und er, ja, das heißt nein. Sein Glauben in das Papierwerk wurde erschüttert, als dann die DNA-Proben zurückkamen und es steht, dass sie nicht genau bestimmen können, dass der Typ tatsächlich der Mörder ist. Ja, aber das heißt... Und er nimmt es so, als ob es absolut Nein heißt und sagt, oh nein, dieses Dokument muss lügen und ist zerbrochen und seine ganze Weltanschauung ist kaputt und nein. Das heißt, der Einzige, der eigentlich der gute Kerl war, der wie ein intelligenter Mensch da durchgeht, Christian, der Typ ist nicht der Mörder. Der Schönling ist nicht der Mörder. Ja, aber trotzdem, dass er, der ganze Punkt war ja diese Scheiße mit, dass, dass der eine mehr wie der andere wurde und dass der andere mehr wie der eine wurde. Na, sie haben angefangen, so, zusammenzuarbeiten, das ist ja das Thema. Und sich zu ergänzen. Ja, konntest aber der eine hat nur Scheiße sehen? Zu bieten. Das heißt, Schritte in seine Richtung zu gehen, sind Schritte zurück in Reise. Man hat ja auch eine beidseitige Entwicklung noch zu beobachten. Von den beiden lokalen Detektiven in dem Sinne, dass sie sich mit den Problemen beschäftigen und sich ein bisschen angleichen, so wie der Gute, der Neue arbeitet. Und der gute Neue verfällt ein bisschen in die Laster der Lokalen, nämlich dass er irgendwann durch diese Verzweiflung, dass es nicht vorangeht, ja anfängt auch gewalttätig zu werden oder halt sich irgendwelche dubiosen Methoden zu bedienen. Anstelle dass der Hardbolt Detective am Ende zugelassen hat, dass ihr bisher bester Verdächtiger einfach erschossen wird, auf Teufel komm raus, so komm. Wenn wir den erschießen und Glück haben, dann passieren keine Morde mehr, und wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt, dann haben wir jemanden erschossen, aber hey. Er hat den guten Detektiv ja davon abgehalten, den Typen zu erschießen. Obwohl er ja vorher selber so ein Arschloch war und nichts dagegen hatte, seine Opfer zu foltern. Ja, aber mittlerweile ist der gute Detektiv zum Scheißdetektiv geworden. Ja, weil er und der Scheißdetektiv hat ihm geholfen, nicht zu beschissen zu werden. Also ich finde schon, dass es sich eine gute Dynamik entwickelt hat. Ja, aber dann ist er weggegangen und hat stattdessen lieber Scheißmixer verkauft. Ja, er hat einen Verdächtigen laufen lassen. Er konnte, wenn ich Mareks Theorie verfolge, dass er eigentlich gute Motive hat und kein Arschloch ist, sondern einfach nur beschissen in seinem Job. Lass mich bitte alles auf Haut drauf lösen will. Wenn wir diese Motive weiterverfolgen, dass er der Gute ist, dann konnte er rein gewissens nicht mehr als Polizist arbeiten. Und hat darum, also würde ich das dann verstehen, hat darum dann den Job an den Nagel gehängt, um Vertreter zu sein. Ja. Oder ich würde sagen, er ist gegangen, weil er Gesundheitsprobleme hatte, wie die Tuse, die ihm einen scheiß IV angeschlossen hat, am Arm gezeigt hat. Das ist der Grund, warum er gegangen ist. Moral, nein. Quatsch. Der hat einen anderen sucht, weil er Stress ihn. Wenn er so kaputt war, das hat ihn vorher auch nicht aufgehalten. Das hatte damit wahrscheinlich nichts zu tun. Von wegen, sie fragt ihn, kannst du nicht was anderes machen? Und dann ist es das. Und dann vielleicht hat er noch akzeptiert, gesehen, dass, oh mein Gott, die Tuse, die ich ficke, ist vielleicht gestorben, weil die auch hier am Abend vorbeigeht, immer wieder. Also, das Problem ist, es ist ein unglaublich gut gemachter Film für Korea. Also für einen Film, der nicht aus Hollywood stammt. Nicht, dass es gegen Korea ist, bloß halt, weil Hollywood-Filme haben halt ein Budget, was viel größer ist als in allen anderen Ländern der Welt. Ich finde, der Film hat mit dem, was er wohl als Budget bekommen hatte, sehr, sehr gut gearbeitet. Ich habe richtig geliebt, einfach bloß diesen einen Blickwinkel aus dem Tunnel heraus, wo die Gleise in weißem Licht gefüllt sind mit Reflexion und so. Da die paar Szenen, die paar Minuten, die waren richtig, richtig gut, einfach bloß szenografisch, einfach so, wie die Szenen dargestellt, von wo die Kamera steht und alles hin und her, dass es genau auf dich gezielt hat und das ist von dir aus gesehen, als ob du würgen würdest. Also das war richtig gut und also wirklich, ja, die haben jeden, keine Ahnung, was in Korea die Währung ist, eingesetzt für das beste Niveau. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass es dann in den 80ern gespielt hat. Weil das heißt, du könntest eigentlich älteres Equipment für alles Mögliche nutzen. Naja, und ich meine, also, wenn ich mich nicht irre, ist das auch basierend auf einer echten Geschichte. Da habe ich nicht nachgeforscht, möchte ich aber auch nicht wissen, weil nach der Story geht es nicht unbedingt gut aus. Nee, leider nicht. Das ist auch das, was ich in dem Film so sehr gemocht habe, dass es halt kein Happy-End-Film war, sondern dass er wirklich ergreifend war und am Ende dieser absolute Schrecken richtig, richtig schön porträtiert dadurch wurde, dass zum Schluss in 2003, als dann ja Hardboiled Detective mittlerweile ja Mixer-Verkäufer? Irgendwie so, irgendwas hat er. Also ein Hausierer quasi. Als Hausierer, also ein Safter oder so ein Scheiß. Genau, er hat halt Sachen verkauft und ist halt irgendwie aus Nostalgie mal wieder in die Stadt gekommen, wo die Morde passiert sind, und hat den ersten Mordort aufgesucht. Und er schaut sich den Ort gerade an und wird von dem Mädchen angequatscht, die es seltsam findet, warum der sich da irgendwo im Trick gerade umschaut. Und ich bin hier wegen alter Erinnerungen und so weiter. Komisch, das hat ein anderer Typ auch gesagt. So und so. Und dann wird er natürlich hellhörig. Könnte das tatsächlich der Mörder sein? Und er fragt sie, wie sieht der Typ denn aus? Und sie kann ihm den Typen nicht beschreiben, weil er völlig normal aussieht. Und dieser Moment des Schreckens auf dem Gesicht fand ich so geil. Dieser Verständnis, dass der Mörder absolut alltäglich ist und du nie herausfinden wirst, wer er ist. Er ist nicht irgendein besonderer Typ, er ist jedermann. Weshalb der Schauspieler nachher auch genau aufs Publikum guckt. Es kann jeder sein. Das fand ich so gut. Sorry, aber mir hat das so nicht wirklich was gebracht. Mir war es eher dieses, es muss nicht eine gute Lösung sein, aber das war keine Lösung. Das war einfach nur. Doch, das ist der unglaubliche Schrecken. Auch als Ex-Polizist hast du immer noch so das Wunschdenken, wie so, dieser Fall muss aufgeklärt werden und sowas. Und wenn nicht du dann der Kerl, der Saft da verkäuft wurde. Aufreden, sorry. Wenn du dann sowas hörst. Das ist das Gruseligste, was du dir vorstellen kannst. Als Detektiv willst du ja eigentlich immer nach Auffälligkeiten suchen und Sachen klassifizieren können. Wie willst du jemanden klassifizieren, dessen beste Beschreibung ist, ja, er sieht normal aus? Indem ich in die Augen gucke und alles gut wird, weil ich weiß mit meinen Augen. Das hatte ja damals schon nicht funktioniert, das hat er dann ja auch verstanden. Das hat er ihn ja auch damals schon erschrocken. Das war doch eine Bullshit-Methode, die funktioniert, die hat noch nie wirklich funktioniert. Sein letztes an dem Kerl war auch, dass er es trotzdem noch versucht hat. Also hat er trotzdem noch geglaubt, dass es funktioniert. Ja, er hat festgestellt, dass er darauf sich nicht verlassen kann. Ich denke mal, das ist auch einer der Gründe gewesen, warum er überhaupt gekündigt hatte. Mein Problem ist, seins war garantiert bloß die Medizin. Ich folge Menschen, die ich versuche halt zu sagen. Aber wer war wirklich ein guter Mensch dort drin, dass ich ihnen folgen möchte? Die beiden Cops aus dem Land? Nein, der eine prügelt bloß doof raus zu, der andere ist ein Vollidiot. Super. Dann hast du noch was. Den Commissioner, den Polizeichef da? Nein, mit den anderen Scheiß. Den guten Cop, der dann aber völlig abfällt, in die komplette Sache wahnsinnig durchdreht und man nicht erfährt, was mit dem nachher ist? Nee, nicht wirklich. Der Film ist ja kein, wo du ein Happy End haben sollst. Also auch Hass. Ich will nicht ein Happy End, ich will einen Protagonisten und das habe ich scheinbar nicht wirklich bekommen damit. Na gut, du vielleicht nicht. Nur Protagonisten. Allesamt. Bis auf Mr. Dropkick, der... Das waren keine Vollidioten. Das waren Menschen mit Problemen. Einer hat verschissen in seinem Job und der andere hat Aggressionsprobleme und kann das nicht anders rauslassen als kicken. Ja, und damit sind das keine guten Menschen, also möchte ich das nicht als meinen Helden haben. Ja, in diesem Film gibt es keine Helden. Ich finde, dadurch, dass der Film ja so real sein, also einem realen Vorbild folgt und auch die Leute als Leute mit tatsächlichen Problemen darstellt, hat er mir eigentlich gefallen. Also ich hatte das gemocht, dass diese Menschen nicht die typischen Leute sind, die denen alles gelingt. Ich mochte ihn genau dafür. Er hatte einen erschütternden Anfang, er war richtig betrübend in der Mitte und es gibt kein Happy End. Und es gibt keine Helden und es ist allem voran kein fröhlicher Film. Es ist ein sehr erfassender, bedrückender Film. Und normalerweise schaue ich nicht mal wirklich solche Filme und ich mag eigentlich auch keine Krimis. Und dafür, dass ich da eigentlich gar nicht diese Zielgruppe bin, fand ich den Film echt gut. Und jetzt sehe ich gerade schon bei Christian die Links eingeblendet. Ja, ich habe es auch mal geschickt, aber wir können es ja mal hier kurz gucken, wo wir es denn einordnen, weil das hier sind die bisherigen Filme, die wir haben und wie hoch wir denn damit sind. So, also ich habe meinen Punkt schon ausgesucht. Marek, an welche Zahl würdest du denn das denn sehen? Von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also von 1 bis 12. Hieß das nicht Sunset Boulevard? Ja, ich bin ein bisschen im Vertippen. Und? Okay. Scheiß mal auf. Hör auf, mich im Internet zu bleiben. Das ist schwer. Der Film hat mir sehr gut gefallen. Und ich muss ihn jetzt gegen die anderen guten Filme abwägen, die ich zumindest gesehen habe. Dann kann ich dann anfangen, weil ich bin mir relativ sicher, wo ich ihn habe. Dann mach du erstmal, ja. Okay. Er schafft es nicht in die Top 3. Und... Stand by Me, dadurch, dass ich mich selber auch immer noch irgendwie als Kind fühle, fand ich dafür doch zu gut. Ich hätte ihn an Platz 5 gesetzt über Toy Story. Zwischen Toy Story und Stand by Me. Ich muss da gucken und ich habe an Reservoir Dogs mehr gefunden, also ich setze ihn auf Nummer 7 unter Reservoir Dogs. Okay, Marek, jetzt kommt's auf. Ich habe ähnlich gedacht, aber ich habe Reservoir Dogs leider nicht gesehen. Ich habe nur viel Gutes drüber gehört. Ich habe aber Toy Story gesehen und Toy Story, finde ich, ist ein absolut guter Film. Auch wenn mir der Film sehr, sehr gut gefallen hat, ich würde ihn unter Toy Story ansetzen. Also würdest du ihn auf Nummer 6 sehen? Ja. Das heißt, wir sind bei 18 glatt durch 3, das heißt... Wir haben eine neue Nummer 6. Memories of Murder. Ja. Hä? Memories of Murder, unser neuer Platz 6. 3, 4, 5, 6. Du hast ihn immer auf Platz 7 gesetzt. Ups. Ihr ist merkt die... aber auch alles. Ja, Reservoir Dogs ist dir so wichtig, hä? Hey, fuck Reservoir you. Dogs war nicht so gut wie Memories of Murder. Das tut mir leid. So, besser? Natürlich. Es ist zumindest fair. Ja. So. Aber das heißt... Wir wollen ja nicht schummeln. Wir sind bei der Liste angekommen, das heißt, wer von euch wollte denn nochmal würfeln? Ich glaube Sven, oder? Er hat ja auf die ganze Zeit schon nichts gesagt. Vorbildlich. Dann kannst du ja mal werfen, was wir denn kriegen an Filmen. Ich sage voraus, er würfelt unter 100. Genauer kann ich es nicht bestimmen. Oh, wirklich? Welche Filme wollt ihr denn nicht? Ich habe da schon ein paar gesehen, die ich nicht möchte und ich glaube, auf meiner Liste ist immer noch groß Interstellar möchte ich nicht sehen. Okay, soll ich jetzt einfach mal durchklicken und irgendwann aufhören oder soll ich wie du meinst. Der ist? Wie du meinst. Okay. Unter 100. Schaff es unter 100, weil wir brauchen jetzt mehr gute Filme. 25. Oh, 25. Das heißt, wir scrollen runter. Die üblichen Verdächtigen. The Usual Suspects. Ich hab's noch nie gesehen. Ich auch nicht. Auch nicht. Zur Veröffentlichung dieses Podcasts wirst du es vielleicht sogar gesehen haben. Ja, auf zu lügen. Wer weiß. Oh, Vorsicht mit Lügen. Ich weiß bloß, da ist auf jeden Fall ein paar Charaktere, die shifty sind, irgendwie ein übliches Verbrechen. Das ist Gegenstand der nächsten Aufnahme. Also es ist mysteriös, humoristisch und sonst was. Ich freue mich wirklich drauf. Das wird, glaube ich, ein sehr interessanter Film. Sven, möchtest du ihn diesmal auch sehen oder möchtest du dich wieder enthalten? Lebst du filmische Abstinenz? Oder? Ich habe es schon eingangs gesagt. Ich möchte mir die Filme gerne angucken, wenn ich sie gucken möchte. Nicht unbedingt so auf Zwang. Aber so die üblichen Verdächtigen, den hatte ich selber... Oh. Den habe ich selber jetzt noch nicht gesehen, also das wäre vielleicht mal so einer, wo ich mir so denken würde. So. Es ist zumindest mal einer aus der Liste, der hoch bewertet ist. Das ist das der mich zumindest ist, glaube ich, mehr ansprechen würde, als das so ist, nah drauf. Unser höchst bewertester, oder? Ja, das war, glaube ich, bisher unser höchster. Also guter Wurf, Sven. Falls es tatsächlich ein Wurf war und du nicht beschissen hast, wie du ein Arsch bist. Nein, ich habe 25. Habe ich ja noch stehen. Okay, ich werfe jetzt weiter. Okay, der nächste. Ich habe auch 25 hier stehen. Der nächste ist das da. Da steht, ich habe Krebs. Ja. Es ist klingonisch. Das tut mir leid. Sven, es ist ja aber auch gar kein Zwang. Du kannst den Film innerhalb der Woche ja sehen, wann du möchtest. In der Woche. Das stelle ich jetzt nicht zur Diskussion. Aber was wir diskutieren könnten, wären, hey, Ansgar, wo findet man dich denn? Man findet mich der Gosse. Zum Beispiel Aufnahmen wie diesen, in denen wir keine Blitzrunde hatten. Blitzrunde, ist Ansgar ein Arschloch? Ja, nein. Nein. Ja. Nein. Ich bin für 50-50, du bist ein 50%iges Arschloch, so weiter. Wie jeder von uns. Ja, okay. Wo findet man mich? Ja, ungefragt findet man mich in den Weiten des Internets. Und zwar unter... Irgendwo habe ich hier Krake stehen. Krake, da hängt man einen Comics dran und dann einen .com. Und dann findet man mich zum Beispiel. Da gibt es auch direkt eine Verlinkung zu Twitter und Streams mache ich ab und zu auf Twitch. Schüttel nicht mit dem Kopf, wenn ich sehe das. So, und Marek, unser Hardware-Henry. Ich weiß, vor dir gibt es ja noch nichts zu verlinken oder so. Da gibt es nichts groß zu verlinken. Marek macht Standbilder im Internet. Ja, aber falls ihr mal jemanden braucht, der aussieht, als ob er einen TF2-Server leitet. Wurde eigentlich schon die Bombe gebracht, die immer noch schon will? Nein. Wow, das ist kein Verlass. Die bekommen mich auch nicht mehr. Auf Bombe? Wieso nicht? Ja. Und Sven und mich könnt ihr finden. Mich bei Knackpunkt auf YouTube, ihn bei Knackpunkt Gaming. Sonst noch Knackpunkt.net. Alle möglichen E-Mails. wenn du nur gesehen werden möchtest, musst du schon was sagen, damit du groß bist. Nein, ich finde das gut so, aber ich weiß, ich bin groß. Alter. Ja, scheiße. Oh, oh. Das haben unsere Lesbenfreunde in Hannover auch gesagt. Video. Das ist richtig. Naja, ah, unsere Lesben. Er meint auch nicht groß. Denken Sie groß. Was übertreiben Sie so? Aber ja, das ist es, glaube ich, alles von uns. Sonst haben wir noch auf Twitter, könnt ihr uns als der Knackpunkt finden. Und schreibt uns an sven@derknackpunkt.net oder christian@knackpunkt.net oder hinterlasst ein paar Kommentare bei uns oder findet uns auf iTunes als der Knackpunkt. Ihr könnt uns bei allen möglichen finden, also schaltet ein. Ciao. Aber nächstes Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.